Hallo Chris. Hallo Ricky. Wir wurden ausgezeichnet. Als? Bester MMA-Podcast der Welt. Gibt es noch andere? Es gab eine Umfrage. Mhm. Und da wurden wir gewählt zum besten MMA-Podcast der Welt. Aus meiner Sicht auch eine repräsentative Umfrage. Mhm. Gut. Hast du die bei euch im Hausflur? Eher so bei mir in der Wohnung durchgeführt. Okay. Ist jetzt kein so ein bekanntes Institut wie Forsa, aber die sind auch nicht von heute auf morgen so groß geworden. Sprich, es ist jetzt meine erste Studie, die ich im Auftrag von mir selber bearbeitet habe. Beantragt, bearbeitet, ausgewertet, aber ich finde repräsentativ. Die ist definitiv repräsentativ. Waren denn die Auswerter? Waren die denn vertrauenswürdig? Ja, man muss aber dazu sagen, es hat nicht allzu viel mathematisches Können erfordert, die drei von mir befragten Personen erstens mal zusammenzuzählen und dann zweitens mal auch als, also es war praktisch 100%. Haben doch alle für MMA Radio gewonnen. Alle für MMA Radio und auf die Frage, ob es... Warum denn keine anderen Anwärter auf dem Bogen stehen? Wurdest du doch angesprochen? Ich habe sehr generell gefragt, ob es noch andere Sportpodcasts gibt, die man konsumiert. Wurden nur 4 Ecken, 2 Elfer genannt. Hm. Von einem. Die anderen beiden Befragten antworteten, geh mir nicht auf den Sack. Mhm. Und eine der Befragten antwortete, können wir endlich mal wieder Memory spielen? Ja. Keine Ahnung, was das für ein Insider-Joke ist. Was ich damit sagen will, Chris, auf uns... Aber mit so welchen Antworten muss man auch rechnen, wenn man das perfide Volk fragt? Ja, man muss halt wirklich auf alles gefasst sein. Das ist, bin ich ja auch. Chris, aber natürlich birgt das eine enorme Verantwortung. Wenn sie jemand tragen kann, dann wir, ist ganz klar. Aber... Es täuscht auch ein bisschen darüber hinweg, dass unsere Aktion 50 so ein bisschen, Also es ist so, dass ich, sag ich mal, dass ich nicht das falsche Wort verwende. Also uns liked keiner. Ja. Wir haben 34 Likes bei facebook.com/mmaradio.de. 34, da stehen wir praktisch auf der Stelle. Und auf twitter.com/mmaradio.de, das ist unser wirklich offizieller Twitter-Account. Der, ich glaube, wir haben auch schon ein blaues Häkchen. Da haben wir sogar einen Follower verloren. Das gibt's doch gar nicht. Sind wir auf 42 gefallen, glaube ich. Ja. Das ist leider wahr. Da halten wir aber auch nicht hinterm Berg. Wir reden da nichts schön. Wir geben das ungeschönt an die Hörerschaft weiter und sehen das natürlich als Kritik. Wir verstehen das als Kritik. Wir haben einen Follower verloren auf Twitter, keinen Freund auf Facebook hinzugewonnen. Das ist ein ganz klarer, richtungsweisender Moment für uns. Gut, wir sind der beste MMA-Podcast, aber was nützt das, wenn es keiner weiß? Von daher starte ich jetzt parallel noch die Aktion Spenden-Euro für Russland. Und erhoffe mir damit, dass ich mit ein paar Spenden-Euros den ein oder anderen Liker von der Qualität unseres kleinen Podcasts überzeugen kann. Bin ich gespannt, wie sich das positiv dann auf unsere Leica-Zahl ausübt. Ja. Bei iTunes, du dir alles einfällen lässt, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Ich sitze da, ich bin im Endeffekt so eine Art Podcast-Genie. Man muss ja dazu sagen, dass wir beide, Chris, wirklich bis jetzt jeden Podcast, den wir angefasst haben, zu Gold gemacht haben. Das ist richtig. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei MMA Radio nicht funktioniert. Es wird definitiv die schwierigste Herausforderung, denn es gibt faktisch keinen einzigen MMA-Fan in Deutschland. Also ist die, das ist richtig. Deswegen downloade ich ja. Es gibt in der Mathematik nicht so, es gibt keine so kleine Nachkommazahl, wie es in Deutschland MMA-Fans gibt. Also das ist wirklich eine schwierige Herausforderung für uns. Umso schwieriger wird natürlich unsere große, große Passion, möchte ich fast schon sagen. Denn wir wollen ja die UFC nach Deutschland holen. Ja. Da bin ich aber auch schon fast also am Ziel angelangt. Mhm. Ist dann bald soweit. Finde ich aber schön, dass wir das sozusagen als wirklich, das ist, ich meine, das müsste doch das Anliegen jedes Podcasts sein, seine Lieblingssportart bei sich vor der Haustür stattfinden zu lassen. Die UFC nach Deutschland zu holen. Ja, das sowieso auch, aber ich meine, weißt du, das haben wir uns sofort auf die Fahnen geschrieben und kaum haben wir uns daran gesetzt, ist es auch fast so weit, dass die Kollegen nach Berlin kommen. Das ist natürlich schon ja. Groundbreaking, muss man sagen. Aber iTunes muss ich noch kurz erwähnen, auch da gibt es keine Verbesserung. 18, ja. 5-Sterne-Bewertungen. Gut, ich sage mal so, das ist ein bisschen dürftig nach 2 Monaten bei einer Randsportart, aber gut, kann ich mitleben. Da fehlen uns nur noch 2 5-Sterne-Bewertungen. Da haben wir auch, wie gesagt, moderat gerechnet und ja. Ich ist schwer. Nee, Chris, lass es einfach so subversiv stehen. Ich glaube, da fühlen sich jetzt genügend Leute angesprochen, die weder geliked noch gefollowed und noch 5 Sterne vergeben haben auf iTunes. Mhm, das stimmt. Und irgendwann ist auch mal gut mit den Leuten in den Arsch kriegen. Das finde ich aber auch. So, ihr Wichser. Ihr geht jetzt mal auf iTunes, ihr dummen Dreckschweine, und auf Facebook, ihr schwanzlosen Penner, und gebt da mal ein Like ab. Ihr Dreckwichser, ihr. So. Und da, wo nicht rutschig ist, könnt ihr rennen. Aber wenn es rutschig ist, könnt ihr auch einfach so Socken anziehen mit so Gummi. Abrieb unten drunter, dann könnt ihr auch da rennen. Ich habe heute wiederholt Michaela Schäfers Titten gesehen. Oh Gott. Und obwohl, die Titten gehen ja noch. Moment, da ist mir genau Folgendes aufgefallen. Es gibt wirklich keine Brust auf der Welt, die mir so, also das ist wie ein Ohrläppchen. Das ist überhaupt, versprüht überhaupt keine Erotik mehr. Naja, aber das Gesicht ist ja noch schlimmer. Ja, aber weißt du, eine Brust muss doch immer eine. Gut, wenn man es Brust nennt, ist es auch schon vorbei. Aber ich meine, eine Titte muss doch immer irgendwie ein Stück weit Erotik versprühen. Selbst die schlapperigste Scheißtitte eigentlich. Aber Michaela Schäfers Tüten, die sind wirklich. Also, dass sie sich wenigstens mal irgendwie so ein. So, kennst du das auf dem Scheißhaus? Hat man manchmal so Fenster, die so. Wo man zwar durchgucken kann, aber man sieht nicht so richtig was, weil sie so verkrümmt sind da in sich selber. Milchglas? Nee, nicht Milchglas, da gibt's doch nochmal diese, die einfach so verkrümmt sind, so in, also weißt du, wo. Jetzt habe ich mir das Bild runtergeladen von der oder was? Podcast. Was war das denn? Ja, ein Podcast hast du dir runtergeladen. Ja, aber sowas könnte sie sich doch wenigstens vor die Brüste machen. Das ist doch wirklich mittlerweile lächerlich, echt. Das Gesicht, aber diese Kauleiste, die macht mir Angst. Ja. Ich bin ja gerade, das weiß ich gar nicht, ob das alle mitbekommen haben. Ich habe ja gerade Sex gehabt mit Miley Cyrus. Sieht sehr aufgedunsen aus im Gesicht, oder? Ja, ich jetzt oder was? Miley? Ach so, ja. Kommt das durch das ganze Marihuana konsumieren? Kann ich mir nicht. Wo du gerade Miley Cyrus angesprochen hast, ich habe tatsächlich gestern Abend Miley Cyrus The Movement auf MTV geguckt. Mhm. Und das ist Wahnsinn. Sie möchte halt ein richtiges Movement kreieren. Hast du MTV abonniert oder ist das bei dir zufällig mit dabei? Das ist bei mir beim Sky mit dabei. Ach so, okay. Und da lief Miley Cyrus The Movement und das war wirklich eine sehr aufschlussreiche Dokumentation über Miley Cyrus. Ich muss leider gestehen, optisch ein Volltreffer, aber jetzt, wenn man sie zwischenmenschlich, wie ich jetzt, besser kennt, muss ich sagen, lieber die Finger weglassen. Eieieiei. Spricht die da auch in der Doku? Ja. Oh, nein, dann würde ich es mir auch gar nicht angucken. Sehr rauchig. Ja, also doch, damit habe ich ja gar kein Problem. Mein Lieblingslied von ihr ist ja dieses 23. Das ist ja mein lieber Scholli, ist ja also da. 23 ist aber nicht von 22, meinst du? 20. Das ist aber von Jessica Simpson, oder? Nee, 23 ist ihr neues, oder nicht neues, aber das ist halt ein Lied von ihr halt so. Da musst du dir das Video mal angucken, das ist, also da kann YouTube echt zumachen. Wobei, jetzt bei den EMAs muss ich sagen, also dieser Badeanzug, finde ich, sollte bei Mädchen zwischen 16 und 20, sollte der einfach zum Standard dazugehören. Also, Wunderschön. Einfach wunderschön. Man kann auch nichts falsch machen, sollte man das erste Mal als Mann irgendwie sein Glück versuchen. Es ist einfach, man muss einfach nur sagen, das, was noch bedeckt ist, das ist das Letzte, was es zu erobern gilt. Und das finde ich schön. Das ist einfach, das Miley Cyrus ist einfach vom Volk. Wie findest du diese Zipfelpferdeschwänze? Ich kann es gar nicht so offen sagen, weil es sich ein bisschen anwidert wahrscheinlich, aber irgendwie, wenn ich Miley Cyrus sehe, will ich mich entleeren. Mhm. Okay. So, also das mal zur Aktion 20 und zur Aktion 50. Jetzt wird's, also wir gehen jetzt gleich ins Eingemachte, weil themenmäßig ist es eine Menge. Es ist eine Menge, was heute auf uns zukommt. Auch viel Schockierendes, muss ich sagen. Ja, keine News halt mit dabei, nur Neuigkeiten, aber gut, kann man auch mitleben. Fangen wir mal an. Anthony Pettis, der wohl beste MMA-Fighter der Welt, hat sich leider am Knie verletzt und wird ausfallen, wird nicht, wie angekündigt, auf Josh Thompson treffen können bei UFC und Fox 9. Wie lange er ausfällt, ist noch unklar. Ersatz-Main-Event, möchte ich es fast schon nennen, ist Demetrius Johnson gegen Joseph Benavides. Das war eigentlich der Main-Event vom Ultimate Fighter 18 Finale. Das haben sie jetzt also rübergezogen. Und das Ultimate Fighter 18 Finale ist jetzt, also der Main-Event, ist jetzt Gray Maynard gegen Nate Diaz. Da wurde auch noch ein Rätsel praktisch aufgelöst. Also Nate Diaz verschiebt offensichtlich seine Reunion auf dem Klassentreffen und kämpft dann doch. Da gab es ja noch ein paar... Überraschend, ja. Gab ja noch ein paar Unstimmigkeiten, möchte ich fast schon sagen. Ja, was genau da mit dem guten Anthony Pettis ist, ist wohl nicht ganz so klar oder kann noch nicht gesagt werden. Sergio Pettis, das ist der Bruder von Anthony. Hast du dich auch schon verliebt, ne? Stück weit. Auch, ja, auch, den finde ich cool. Homosexuell findest du den auch ganz weit vorne, ne? Ja, ja. Pretty Tony Pettis und sein Bruder, so nenne ich die beiden jetzt. Der hat gesagt, sieht wohl ernst aus und könnte eine OP nach sich ziehen. Was da genau ist, kein Plan. Er hat schon länger Probleme am Knie, ist jetzt nicht was ganz Neues. Deswegen könnte ich mir vorstellen, also ich kenne mich natürlich, ich bin kein Arzt oder so, hätte ich das jetzt eigentlich dazu sagen müssen oder hat man sich das vielleicht denken können? Also ich wusste es persönlich noch nicht. Okay, dann war es ja, Gott sei Dank, habe ich es gesagt. Und ich glaube, mehr Hörer haben wir ja auch nicht, außer dich und mich. Auf jeden Fall hoffe ich, oder weiß ich nicht, ob ich das hoffen soll, aber dann würde ich jetzt sagen, sowas wie Kreuzband oder so kann es ja eigentlich nicht sein, weil das ist ja entweder durch oder nicht durch, würde ich jetzt mal so sagen, oder? Ich habe selten auch was von einem Kreuzbandriss gehört, obwohl, wenn ich es jetzt selbst so ausspreche, könnte es das eigentlich schon mal gegeben haben in der Fußballwelt. Aber es könnte natürlich auch der Meniskus sein, ne? Ja, also was halt so lange mitgeschliffen werden kann, das könnte halt ja darauf hindeuten. Aber solange jetzt noch nichts feststeht, darüber spekulieren, müssen wir ja eigentlich nicht. Ist halt wahnsinnig schade. Vor allen Dingen unterstreicht es erneut die Verletzungsanfälligkeit von Anthony Pettis, der ja wirklich immer wieder nach ein, zwei Kämpfen sich wieder verletzt und wieder sich rankämpfen muss. Das könnte ihm unter Umständen im Weg stehen bei seiner zukünftigen Karriere, könnte ich mir vorstellen. Natürlich, klar, er kann nicht kämpfen, aber du vermarktest so einen Typ natürlich ein bisschen vorsichtiger, wenn du davon ausgehen musst, dass er nach jedem zweiten Kampf erstmal wieder ein halbes Jahr ausfällt. Du vermarktest ihn mit Sicherheit vorsichtiger und vielleicht wertschätzt du ihn auch ein bisschen weniger. Wenn du jetzt so eine Ronda Rousey hast, bei der weißt du, die kannst du auch so ein Stück weit als Gesicht der Company ein bisschen darstellen. So, weißt du, was ich meine? Und bei Anthony Pettis wäre ich damit jetzt vorsichtig. Du hast es ja in der letzten Ausgabe schon gesagt, dass er eigentlich das Potenzial hat zum Posterchild der Company. Aber wenn er wirklich so oft ausfällt, wenn da immer wieder was ist, das ist ja ähnlich wie in den letzten 10, 15 Jahren mit Jeff Hardy gewesen. Wenn der mal nicht seine Dönikins gemacht hätte, wäre der größte wahrscheinlich der letzten Dekade geworden. Aber weil der immer halt seine Drogen da genommen hat, konnte man auf ihn nicht bauen. Ähnlich ist es wahrscheinlich bei Anthony Pettis. Wenn der jetzt wieder einen Fight macht, gewinnt, einen nächsten Fight macht, gewinnt und dann wieder lange ausfällt, ja, dann bekommst du da keine Kontinuität rein und weißt nicht so richtig, ob du ihm vertrauen sollst, mal eine größere Stellung zu geben in der Company, irgendwie mal ihn zu größeren Auftritten zu schicken, Promo-Zwecken und ja, sowas. Ja, aber da würde ich schon immer unterscheiden. Also bei Hardy ist es halt einfach, dass der Typ einen Dachschaden hat. Also, naja, aber beide waren unberechenbar. Ja, naja, also, aber wenn du dir mal das Bein wegfliegt, das ist genauso unberechenbar. Aber Chris, wir sind uns doch darüber einig, dass du dem Pettis da keine Schuld unterstellen kannst, dass er sich verletzt. Nein, überhaupt nicht. Und das hat ja nichts mit seiner Zuverlässigkeit zu tun, sondern das ist halt einfach. Natürlich. Kann eine Pechserie sein, kann sein, ja, dass er anfällig ist, aber bei einem Typen, der einfach sein Leben nicht auf die Reihe kriegt. Und das ist doch jetzt, es waren auch jetzt zwei Beispiele nur, die man nicht miteinander vergleichen kann. Naja, also. Ja, ich will das deswegen so separieren, weil es liegt halt einfach nicht daran, dass der Typ sich nicht im Griff hat, sondern dass es halt einfach für ihn dumm läuft. Und die UFC, ja, man darf auch jetzt nicht zu sehr da Pettis in den Himmel loben. Ich glaube, der ist nicht so bekannt, wie jetzt vielleicht das manch einem UFC-Fan vorkommt. Also ich glaube, der ist noch weit davon entfernt, irgendwie ein Gesicht der UFC zu sein. Also, aber er hätte das Potenzial. Ja, darüber sind wir uns absolut beide einig. Dazu muss er natürlich sich auch erstmal so einen gewissen Status aufbauen durch eine lange Titelregentschaft oder spektakuläre Kämpfe, wie auch immer. Und grundsätzlich klar, für die UFC wird es interessant sein, was hat er jetzt, wie lange fällt er aus? Und da muss man vielleicht auch mal mit ihm sprechen. Vielleicht sind es ja dann Probleme im Training selber oder so. Weißt du, manchmal kann man da vielleicht was umstellen. Keine Ahnung. Jetzt müssen wir natürlich warten, was hat er, und dann sehen wir weiter. So würde ich es fast schon sagen. Und wünschen uns einfach, dass es nicht so schlimm ist, oder? Nö, das wirklich nicht. Also das wünsche ich wirklich gar keinem, dass er sich irgendwie verletzt oder so. Naja, ich hätte schon gern irgendwann mal das dritte Match, muss ich ganz ehrlich sagen. Wer hieß das dritte Match? Gegen Benson Henderson. Auch dass der mal bei so einem Meet and Greet eine Runde grabbelt mit Benson Henderson oder was? Mhm. Ja, könnte ich mir vorstellen. Der ist, glaube ich, bei Behinderten relativ großzügig, der Anthony Pettis. Es hat sich noch jemand verletzt, Chris. Ne? Auch am Kreuzband, oder auch, nicht auch, sondern am Kreuzband. Aber was er da genau hat, macht es natürlich noch spannend. Ja, meistens ein Riss, ne? Naja, eben, das muss es nicht sein. Man kann es sich dehnen, man kann es sich anreißen. Also es gibt schon verschiedene Varianten einer Kreuzbandverletzung. Aber ich bin mir noch nicht mal so sicher, ob es das Kreuzband ist, Riss. Okay, kläre mich auf. Jetzt brauche ich natürlich erstmal deine... Und wie geht es denn überhaupt? Wäre ja, das wird eine riesen Überraschung. Okay. PCL. Ja, ist das nicht Kreuzband? Aus meiner alten Wrestling-Tage ist mir irgendwie sowas im Hinterkopf, dass PCL das Kreuzband ist. Können wir googeln, also ich kann es dir gar nicht sagen. Okay, dann sage ich dir erstmal, wer es ist, damit du völlig zusammenbrichst. Das ist nämlich Calvin Gastelum. Nee. Ja, UFC und Fox, ebenfalls Kandidat von UFC und Fox. Der sollte da antreten gegen Court McGee, da haben wir uns schon drauf gefreut. Und Gastelum selber hat auf Twitter geschrieben, er fällt 4 bis 6 Wochen aus. Deswegen, oh, das ist aber wenig. Ja, dann deswegen weiß ich nicht genau, was es ist. Wie gesagt, es kann schon sein, dass es eine Dehnung oder irgendwas am Kreuzband ist. Er hat PCL geschrieben. Ich meine, PCL ist das Kreuzband. Was es auch immer ist, er wird auf jeden Fall ausfallen. Sprich, das ist dann der zweite Kämpfer, der seit Montag die Segel streichen muss bezüglich UFC on Fox 9. Und die UFC hat ja dieses Jahr relativ Glück gehabt, was Verletzungen angeht. Mussten wenige Kämpfe umstellen und neu setteln. Es ist eine Schwellung im Knee Joint, wo auch immer der Knee Joint ist, da ist eine Schwellung. Ah, okay. Okay. Scheiße. Also wenn das im Knie sowieso irgendwas ist, das ist immer scheiße. Immer scheiße, ja. Und es ist nicht der letzte Kämpfer, der für UFC und Fox absagen muss. Ach, ey. Nämlich Jamie Warner. Das ist auch ein, auf den wir uns gefreut haben. Der sollte gegen Pat Healy antreten. Auch dieser fällt aus, wird ersetzt durch Bobby Green. Damit kann ich jetzt zwar leben, dass Bobby Green dann da mithümpeln darf, aber natürlich heftig für die UFC. Innerhalb von 2, 3 Tagen fallen da 3 Leute aus für ein Event. Jetzt kommt dann doch noch die Verletzungsmisere, muss man fast schon sagen. Schade, ja. Ich finde es auch schade, weil also mit Calvin Gastelum und Anthony Pettis trifft es uns beide hart. Ja, das stimmt. Haha, lustig. Ja, aber auch Jamie Warner ist für mich definitiv ein Verlust auf der Card. Finde ich echt schade. Oh Mann, jetzt fange ich wieder an, dass ich ein bisschen traurig werde und aufhören will zu senden. Mach mich einfach fertig. Gut, was mich auch. Mach mich einfach fertig. Ja, du kannst dich darüber lustig machen, aber für mich ist es echt schlimm. Kommen wir zu was weiterem Erschütternden. Ich bin doch ein Gastelum, Gein, hör doch auf, mich betrifft es doch ähnlich. Okay. Pass doch mal auf, was jetzt kommt. Die nächste Hiobsbotschaft. Ronda Rousey fliegt in der ersten Runde beim Cover-Vote für das UFC EA Sports Game raus gegen Misha Tate. Das ist ja wohl lächerlich. Ganz kann dir mal die bis jetzt bekannt gegebenen Ausgänge. Also es wurden noch nicht alle Decisions hier released, sondern nur 8 aufeinandertreffen. Rousey fliegt raus gegen Tate. Uriah Faber verliert gegen Michael Bisping. Anthony Pettis. Meiner Meinung nach, auch wenn Faber nie ein Titelkandidat oder ein Picture-Kandidat wäre, aber gegen Bisping für mich lächerlich. Überraschend, ja. Pettis setzt sich gegen Demetrius Johnson durch, GSP gegen Chris Weidman. Johnny Hendricks setzt sich gegen Dominic Cruz durch, Jose Aldo gegen Benson Henderson. Auch zu erwarten, ja. Ja, naja, hätte mich jetzt, also das fand ich eigentlich neben ich glaube, dieser Championship-Bonus, der ist heftig. Ja, Tate ja. Und Rousey, ja. Gustafsson setzt sich gegen Cormier durch und Dos Santos verliert gegen Jael Sonnen. Bevor wir darüber sprechen, ganz kurz die für Runde 2 bis jetzt angesetzten Paarungen. Darf ich das sagen? Das habe ich nämlich gerade gefunden. Ja, dann. Ich dachte auch mal gleich eine Prediction. Ich finde, sie haben das sehr merkwürdig zusammengewürfelt. Ich weiß gar nicht, gab es da irgendwie so ein Match-Tree? Nein. Sodass der gegen den? Nee, ne, gab es nicht. Nee. Sie haben tatsächlich GSP gegen Hendricks gemacht, was ich sehr spannend finde. Ja, das ist für mich schon entschieden. Naja, stell dir doch mal vor, Hendricks gewinnt jetzt. Ja, für mich ist es schon entschieden. GSP? Ja. Ja, aber stell dir doch mal vor, er gewinnt jetzt am Samstag. Das läuft ja noch bis zum 16. Bis zum 25., oder? Die zweite Runde läuft bis zum 18. 18, auf jeden Fall bis nach dem Pay-Per-View. Ja, aber dennoch. GSP. Ist halt der bekanntere, deutlich bekanntere. Ich bin mir sicher, dass die meisten oder definitiv weniger Leute Johnny Hendricks kennen und deswegen auf GSP klicken. Okay, dann das zweite Match ist Showtime Pettis gegen Aldo. Auch spannend, aber es ist Pettis. Würde ich jetzt, also ich habe Pettis gewotet. Aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn Aldo gewinnt. Es ist natürlich ein Brasilianer, der einzigste Brasilianer in dieser ersten Hälfte der zweiten Runde. Könnte sein, dass da viele Brasilianer dann auf Aldo kriegen. Wenn man davon ausgegangen wäre, dann hätte sich egal gegen wen JDS durchsetzen müssen, auch wenn Chael Sonnen der Gegner war. Nee, ich sehe es jetzt halt so, dass Pettis und Aldo, Pettis ist so vom, also für mich, den mag ich zwar, aber vom Standing her eher unter Aldo. Also was Aldo geleistet hat in den letzten Monaten, Jahren, das finde ich schon beeindruckender. Mhm. Aber so vom wem ich da auf dem Cover gerne sehen will, rein optisch und so, dann finde ich natürlich Pettis besser. Stell doch mal Aldo da auf den Verbrecher da vorne vor. Ja, da wird es eh nicht werden. Sonnen gegen Bisping. Ja, ist nicht eine, ist Sonnen sagen. Also Sonnen. Aber man weiß es nicht. Hier vielleicht Bisping UK-Bonus. Haben die ganzen Briten wahrscheinlich gewotet, ne? Ja, ist natürlich jetzt auch wieder möglich, dass der da nochmal ein paar Votes abstaubt. Aber ich glaube, Jael Sonnen ist dann doch ein... Also wenn er gegen JDS durchkommt, dann wird er wohl auch gegen Bisping durchkommen. Dann Gustafsson gegen Tate? Ich vote für Gustafsson, ganz klar. Aber ich finde es interessant, dass Misha Tate gegen Ronda Rousey gewinnt. Weil es gab ja die Befürchtung bei Ultimate Fighter, dass Ronda Rousey so ein bisschen schlecht wegkommt und Misha Tate... Scheint so, ne? Was mich aber wundert, weil ich finde eigentlich, dass Misha Tate die dumme Sau ist. Jetzt, du hast ja jetzt alle Folgen gesehen. Hat sie das bewahrheitet, dass Ronda Rousey wirklich schlecht, zickig rauskommt aus der Staffel? Ich habe das nicht anders erwartet. Ich habe genauso erlebe ich Ronda Rousey, wie ich sie sonst auch... bei Interviews sehe, sie ist sehr fokussiert, sie spielt da keine Spiele, so, weißt du, bei Misha Tate kommt dann halt sowas, dass die sich darüber lustig machen, dass Ronda Rouseys Trainer so ein Unibrown hat und sowas, also so Kinderkram mehr oder weniger, und Ronda Rousey ist enorm fixiert auf ihre Tätigkeit als Trainerin, sie will das Ding gewinnen, das merkst du richtig, und sie hasst halt einfach diese andere Tussi und hat auch überhaupt keinen Bock auf irgendwelche Spielchen mit der, sondern zieht das Ding durch und will ihr danach einen in die Fresse dreschen und am besten den Arm brechen. So wirkt Ronda Rousey in dieser Serie. Aber was ich sehr toll finde, ist, wie sie sich um die Kämpfer an sich kümmert. Also weißt du, sie ist nicht nur, dass sie sich um ihre Kämpfer kümmert, sondern dann ist zum Beispiel Vatertag und sie schenkt jedem, der im Haus ist und praktisch Vater ist, überbringt sie ein Geschenk. Oder dann nach der nach den Vorrundenkämpfen, bevor jetzt die Halbfinals begonnen haben, ist sie auch ins Haus gekommen und hat so Burger und so verteilt an alle, die praktisch jetzt da diese ersten harten Wochen überstanden haben. Und das finde ich immer sehr, sehr toll von ihr. Und dann haben auch schon viele Bewohner im Haus gesagt, dass Misha Tate einfach ihre zwei Lieblingskämpfer aus ihrem Team sich rausgesucht hat und die ein bisschen besser behandelt als alle anderen, obwohl sie natürlich noch andere Kämpfer hat, die im Halbfinale stehen. Und sie will halt ihre Freundin, die ziemlich geil aussieht, pushen. Und Chris Hemsworth hieß der, glaube ich. Müsste ich jetzt aber nochmal nachgoogeln, dass ich es nicht falsch sage. Chris Hemsworth? Ja. Das ist doch Thor. Echt? Ja. Dann ist das wahrscheinlich nicht. Ist nicht Thor, kann ich schon sagen. Warte, ich muss gucken, wie der heißt. Das finde ich aber gut, dass ich mich hier an der Sendung habe. Ich habe von allem Ahnung, außer von MMA. Aber Chris Hemsworth. So, pass auf, das ist der Typ, ich dachte mal, heißt denn der jetzt nochmal? Ich habe jetzt den Kampf, der heißt, gesehen, der ist jetzt ins Finale gekommen und heißt Chris Holdsworth. Also kann man auch mal durcheinander kommen, absolut, oder? Das stimmt, ja. Den mag ich nicht so sehr, aber das ist so ein Typ, der das Ding gewinnen könnte bei den Männern. Und Misha Tate hat sich den offensichtlich so rausgepickt und sorgt auch so ein bisschen dafür, dass er das bekommt, was er braucht, sage ich jetzt mal. Und die Kollegin, die ganz, ganz niedlich ist und Misha Tates Kumpeline ist Juliana Pena. Und die trifft auch noch auf ihre eigene Teamkollegin. Also weißt du, so, es ist so ein Inner-Team-Duell im Halbfinale. Und da sieht's also auf Sarah Moraes. Da sieht's aber so aus, dass auch da Misha Tate natürlich schon so ein bisschen sich auf Julianas Seite stellt. Was ja auch verständlich ist. Es ist ja schließlich die beste Freundin, aber das kannst du natürlich nicht machen, wenn du da als Trainerin aktiv sein sollst. Also deswegen wundert's mich persönlich wundert's. Also für mich hat Ronda Rousey nichts verloren an der Faszination, die ich für sie da so entwickelt habe. Andererseits finde ich Misha Tate ein bisschen geiler als davor. Das ist die Entwicklung, die Misha Tate genommen hat bei mir. Ist doch auch absolut okay, Ricky, dass du da wirklich so objektiv tief in die Materie eingehst. Objektiv, absolut. Ja. Was für Typ bist du? Aber ich finde es wirklich überraschend, dass Ronda Rousey in der ersten Runde rausfliegt. Ich würde es aber gerne mal wissen, wie da die prozentuale Verteilung war. Das würde mich wirklich interessieren. Und du darfst natürlich auch eins nicht vergessen, es ist natürlich möglich, dass die Votes, also das überprüft ja keiner hier oder so. Und es ist auch schon sehr merkwürdig, dass wenn man irgendwie auf EA votet, mal seine Votes abgeht und dann direkt der Button kommt, vote again. Also, ja, weißt du? Es ist, also, ich halte von diesen Votings ja nicht so viel, so auch damals bei der WWE und so, weil. Bei den Taboo Tuesday-Sachen und sowas, ne? Nee, alles so, was weiß ich, hier wähle irgendwie den nächsten Kampf oder weißt du. Ich muss aber grundsätzlich sagen, ich finde die Idee wirklich schnuckelig. Ja, die Idee, aber die ist jetzt auch nicht sonderlich neu. Also das hat man ja schon häufiger bei anderen Sachen auch gehabt, so dass die Leute dann irgendwas voten können, was irgendwo aufs Cover soll oder so. Also, aber wie gesagt, möglicherweise steckt hier irgendwas anderes dahinter oder es ist halt einfach so. Da geht die Welt auch nicht von unter, muss man dazu sagen. Nein, man ist aber zu Recht, finde ich, verwundert. Muss ich sagen, ich bin wirklich überrascht. Ja, aber es ist jetzt auch nicht das Schlimmste, was passieren konnte für die UFC oder so. Also ich denke mal, die wollten das schon ganz genau wissen. Und die haben ja schon absichtlich Rousey gegen Tate gestellt, weil du hättest natürlich auch so aufstellen können, dass du auf jeden Fall, die wollten wahrscheinlich in der zweiten Runde auf jeden Fall ein Mädel haben. Das war wahrscheinlich die Überlegung dahinter, oder? Wahrscheinlich. Wir werden es nicht herausfinden können. Ist schon überraschend. Das stimmt. Ja. Der Rest finde ich jetzt alles verständlich. Also Dos Santos Sannen, ja, kann ich nachvollziehen. Der Rest war für mich jetzt keine Überraschung von den Resultaten der ersten Runde. Bin mal gespannt, wie es dann auf der restlichen Hälfte aussieht. Da bin ich gespannt. Sehr. Dann sehr, sehr, sehr. Absolut. Nick Diaz hat noch einmal bekräftigt, dass er im Retirement ist. Und hat ein Kampfangebot von Dana White abgelehnt. Dana White hat Nick Diaz Manager angerufen, hat gesagt, Junge, wie sieht's aus? Können wir hier mit Nick Diaz für Kampf XY rechnen? Bevor du nachfragst, gegen wen er hätte kämpfen sollen, hat Dana White nicht verraten. Aber der Manager von Diaz hat gleich gesagt, Nick Diaz ist retired, kannst du dir sparen. Für immer oder was? Auch nicht mehr, wenn ein Blockbuster kommt. Das ist die Aussage vom Manager. Na gut, dann... Ich würde das nie ausschließen. Gerade überleg mal, was wäre zum Beispiel, wenn GSP als Champion seine Karriere beendet. Und es gibt vielleicht ein Tournament. Vielleicht lockt sowas Nick Diaz nochmal aus dem Ruhestand. Weiß ich nicht. Also ja. Die offizielle Aussagestand heute ist, Nick Diaz ist weiterhin im Ruhestand. Gab es das Szenario schon häufiger, dass es da so ein Tournament gibt? Boah, da fragst du mich jetzt was. Okay, dachte ich, bin hier da eigentlich, um Fragen zu stellen, die unsere Diskussion ein wenig anheitern. Aber natürlich, wenn du überfragt bist, dann entschuldige ich mich recht herzlich. Du musst dich dafür nicht entschuldigen. Nee, ich weiß es halt einfach nicht. Also, solange ich die UFC gucke, ja, es gab halt das Tournament damals für 125 Pfund. Daran kann ich mich erinnern. Ja. Dieses Tournament gab es, aber das ist ein Gürtel... dass ein Titelträger abgegangen ist und seinen Gürtel hinterlassen hat, sozusagen, oder seinen Titel hinterlassen hat, ja. Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Also, was nicht bedeutet, dass es das nicht gab in 20 Jahren UFC. Muss man dazu sagen. Exakt heute vor 20 Jahren UFC 1. Ja, sehr goldig damals. Ich habe mal noch ein paar Bilder angeguckt. Ja, das waren noch andere Zeiten. Nee, also, möglicherweise gab es das schon mal. Ja, aber ich habe es noch nie gesehen. Dann Shogun Rua, der hat sich in letzter Zeit so irgendwie so ein bisschen schwer getan mit dem Kämpfen im Oktagon. Denkt darüber nach, möglicherweise ins Middleweight zu wechseln. Sein nächster Kampf in Australien, dann gegen James Tehuna, wird er definitiv noch im Light Heavyweight bestreiten, logischerweise. Und der verliert, das ist interessant, also von wo aus müsste er runter auf 185 Pfund gehen? Und er selber sagt, sein Normalgewicht liegt so zwischen 228 und 231 Pfund. Was natürlich schon eine Ansage ist, dann da auf 185 runterzugehen. Großer Cut, ne? Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, was andere in diesen Gefilden, sage ich jetzt mal, mit der Größe und sowas, die da so verlieren. Aber für mich, wie du schon sagst, finde ich das schon viel. Also das sind halt 45 Pfund. Was sind das dann so? 22 Kilo. Wie viel? 22,5 Kilo. Ja, sowas. Genau, irgendwie so ungefähr ist es. Die Hälfte, das, also. Ja, ist schon circa. Eine Menge. Ist schon eine Menge. Ich meine, klar, er wird jetzt nicht dann mit 231 Pfund rumlaufen die ganze Zeit, sondern wird, denke ich mal, insgesamt auch abspecken. Es macht auch ein Stück weit Sinn, nach dem, was man gesehen hat bei Machida oder auch bei Belfort, kommen wir ja nachher noch dazu. Wir haben ja in der letzten Ausgabe das mit DC angesprochen, dass der ja auch Weight cutten muss. Aber ich finde, ohne da jetzt irgendwie persönlich zu werden, bei ihm ist es aber auch noch möglich. Shogun Rua, finde ich, hat jetzt nicht unbedingt noch da so ordentliche Reserven. Weißt du, was ich meine? Er hat so eine leichte Unförmigkeit. Eine leichte, aber DC hat eine Unförmigkeit. Das hast du schon mal gesagt. Das bestreite ich aber. Das ist für mich ein Kraftpaket. Also das ist für mich sehr viel Muskelmasse. Erkennt man immer, finde ich, schön an der Schulterpartie von ihm. Ja, absolut. Das ist, glaube ich, seine... So siehst du halt einfach aus, wenn du dir nicht die ganze Zeit irgendwas einwirfst, glaube ich. Testosteron? Ich glaube, das ist da noch das kleinere Problem. Ich glaube, das ist dann eher so eine Steroide-Sache. Also da könnte er mit Sicherheit noch ein bisschen mehr formen. Nee, aber Shogun Rua kann ich mir schon vorstellen, dass er das schaffen könnte. Und angetrieben von Erfolgsgeschichten wie jetzt von Lyoto Machida. Warum nicht? Ich meine, im Light Heavyweight sehe ich jetzt eigentlich aktuell keine großen Chancen für ihn. Und wenn er weiterhin dabei bleiben will, dann warum soll er das nicht versuchen? Ich meine, mehr schiefgehen kann es nicht. Deswegen, ich kann es schon verstehen, dass er sagt, ja, probieren wir mal. Da bin ich mal gespannt, ob er es dann auch durchzieht. Sergio Moraes hat sich verletzt. Wir sind wieder bei dem Verletzten. Sollte eigentlich beim Ultimate Fighter Finale 18 am 30.11. gegen Sean Spencer antreten. Bislang kein neuer Gegner für Sean Spencer gefunden. Dumm auch, dass Moraes operiert werden muss. Und dass man wirklich jetzt noch nicht absehen kann, wann der Kollege wieder zurückkehren kann in den Oktagon. Also auch hier bleibt der UFC offensichtlich diese Verletzungsmisere treu, wenn man das so sagen darf. Also, tja, sieht so aus, als ob Ende des Jahres sich das alles nochmal dann doch wiederholt, was wir letztes Jahr so auf ein ganzes Jahr verteilt haben. Natürlich sind es andere Kämpfer, letztes Jahr mit GSP und so, das waren andere schwerwiegende Ausfälle, also aber es ist natürlich trotzdem schade, weil die letzten paar Wochen dieses Jahres sind wirklich gespickt mit tollen Events und Fights und jeder, der da ausfällt, tut mir ein wenig weh. Vor allem Gastelum, der ja ein gewisses Momentum jetzt aufgebaut hat. Ne? Ja, da ärgere ich mich wirklich. Der möchte, glaube ich, auch gerne wieder ran. Ja, ich will ihn auch unbedingt wieder sehen, weil gegen Court McGee wäre halt ein schöner Prüfstein gewesen. Der ist etabliert, ist ein guter, kein Ausnahmekämpfer oder so, aber auf jeden Fall mal ein Prüfstein. Leider kommt es dazu nicht. Bevor wir jetzt dann zur Fight Night kommen, 32, hast du gesehen, wie Dana White nach seinem Sonnenbad in Rio aussah? Krebsig. Ja, er war wirklich mit einem mega Sonnenbrand wurde er gesegnet, muss man fast schon sagen. Das Coole war, der war wohl an irgendeinem Pool auf so einer Rooftop-Geschichte. Ja, das Bild habe ich auch gesehen, das war auch sehr... Ja, was man halt so kennt, so mit Traumpools, also auf irgendeinem Hochhaus hängst du da ab mit wahnsinnig geilen Mädels und guckst da von deinem Pool runter. Und Dana White hat das offensichtlich ein bisschen zu lang genossen und sah wirklich aus wie ein Krebs. Also mag man ja gar nicht glauben, wenn einer aus Las Vegas kommt, dass er da offensichtlich Nachhilfe braucht. Aber die brasilianische Sonne scheint dann doch heftig gewesen zu sein. Ja. Hast du das Bild gesehen? Ja. Und? Er hatte eine rote Birne. Bist du ja nicht so gesprächig? Ich bin absolut gesprächig. Tut mir leid. Nee, ich fand das Bild, was er da fotografiert hat von seinem Rooftop da mit dem Pool und der Sonne oder was das da war, scheiße, muss ich sagen, scheiße. Okay. Noch ein kleiner Nachtrag zu den Fightful Troops Prelims. Die habe ich mittlerweile nachgeholt. Und muss wirklich sagen, Dennis Bermudez gegen Steven Seiler war richtig geil. Kann man sich angucken. Sollte man sich vielleicht sogar angucken. Und Amanda Nunes, sehr beeindruckend, ihr Sieg gegen Jermaine Durandamy. Wollte ich ja einfach nochmal kurz mit anführen, weil bei der letzten Ausgabe habe ich das ja noch nicht geschafft gehabt, die Prelims zu gucken. Bobby Green gegen James Krause haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen, mit diesen zwei Kicks in die Weichteile von James Krause und dann diesen letzten dritten Kick, der dann so ja halb Gürtellinie, halb Sackschutz war. Ja, darüber haben wir, glaube ich, schon gesprochen, Chris, oder? Darüber haben wir schon gesprochen, dass er sich da verspekuliert hat. Ja, da hat er auf jeden Fall ein bisschen daneben gelangt. Was heißt, nee, eigentlich hat er überhaupt nicht daneben gelangt. Das ist doch Bullshit. Er hat sich nicht verspekuliert. Ja, er hat sich nicht verspekuliert. Er hat im Endeffekt den Kick ja auf die Klöte gekriegt, oder was? Nee, auf die, also haben wir doch noch nicht drüber gesprochen. Doch, natürlich, hätten auf den Bauch gekriegt. Ja, genau. Also es hat ja, und er ist doch aber niedergegangen. Ja, ja, James Krause ist zu Boden gegangen, richtig. Ja. Richtig, aber Bobby Green hat praktisch richtig gezielt, aber James Krause hat den Schlag nicht vertragen. Ja. So muss man sagen. Aber Dennis Bermudez gegen Steven Seiler sollte man unbedingt gucken. Hätte ich nicht gedacht, dass das so ein toller Kampf ist. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, jetzt aber dann zur Fight Night in Brasilien, Nummer 32. Erstmal hatte ich tierische Probleme irgendwie, und das häuft sich in letzter Zeit, vor meinem iPad rüber auf dem Apple TV zu streamen. Hatte ich auch, okay, bis heute sogar. Scheint es offensichtlich an der App der UFC zu liegen, weil es besteht natürlich immer noch die Möglichkeit, dass mein Heimnetzwerk irgendwie da so ein bisschen ins Schrauben kommt. Hast du auch Probleme, wenn du es spulst? Weil ich spule immer die Werbung, halt 2 Minuten spule ich mal vor, klack, und dann geht's weiter. Und das ist es ist wirklich extremst nervig. Ja, also eigentlich zieht sich das komplett durch. Also ich bin ja schon froh, wenn ich bis zur Werbung komme. Also, okay. Das ist ja manchmal, fängt das dann schon an, kriselig zu werden, erkennt man nichts das mehr. Hab ich und so. Das war eigentlich früher nicht so. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob einfach der Traffic immer höher wird bei der UFC. Mhm. Und dann hast du natürlich das Problem, alle müssen durchs selbe Schlüsselloch. Mhm. Ja, aber ich hatte das heute. Ich wollte heute das Main Event nachholen. Es war eine Katastrophe. Es tut mir leid. Ja, dann müssen sie da nochmal nacharbeiten. Also das fand ich nämlich wirklich jetzt auch sowohl jetzt bei der Fight Night 32 als auch bei Fight for the Troops, auch bei manchen Weigh-ins oder so, die ich nochmal nachgucken wollte, hatte ich da Probleme. Das kannte ich so eigentlich nicht. Die App war eigentlich immer sehr stabil, auch wenn du es gestreamt hast. Wobei das Problem, von dem ich jetzt rede, natürlich auch besteht, wenn ich nur so gucke, ohne dass ich es auf Apple TV rüber streame. Also da war ich ein bisschen unzufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also und da muss die UFC... Also bei mir ging das noch weiter. Ich habe mich tierisch aufgeregt. Dann hast du manchmal diese, da kann ich ja fast noch mit leben, dass das Bild verwäscht und der Sound dosig wird, ne? Ja, das ist, ja, kann ich auch mitleben. Da kann ich fast noch mitleben, weil ich mir denke, ey, komm, du hast das Glück, du lebst in Deutschland, kannst das alles umsonst gucken. Sehr komfortabel auf dem Fernseher, über eine Ecke zwar, aber es ist alles okay. Aber dann gibt es noch eine schlechtere Version, kennst du das? Wenn du richtigen Bildermatch hast und richtig scheiß Sound. Und dann denke ich mir, okay, jetzt machst du erstmal Pause, dass da irgendwie was buffert oder so, oder irgendwas passiert. Stehst du buffern? Und das war... Wirklich, bei diesem Event war es eine Katastrophe. Dann bin ich auf das letzte Event gegangen, auf Fight for the Troops. Da hatte ich keine Probleme. Also, ich weiß nicht, ob es an dem Nadelöhr oder an dem Bottleneck liegt zu dem Event oder zur kompletten App, weil muss zum Event liegen, dass da irgendwie zu wenig Server bereitstehen oder so. Also, ja, also irgendwas, vielleicht, was weiß ich, was es da für Möglichkeiten gibt. Also es ist ja so, dass Apple zum Beispiel ihren Content ja auch nicht alles in den USA vorhält, sondern dann über Europa oder in Europa ein weiteres Server aufstellt und dass du da drauf zugreifst. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei der UFC-Geschichte ist, ob die dann hier in England oder so nochmal irgendwie einen Server hinstellen oder so. Keine Ahnung. Fakt ist, früher gab es diese Probleme nicht. Und es scheint fast so zu sein, dass jetzt mehr Leute darüber gucken, oder? Dagegen spricht, dass wenn du es live guckst, dass du da eigentlich relativ problemlos gucken kannst. Weil ich persönlich würde jetzt vermuten, dass die meisten immer noch live gucken. Mhm. Und wenn dann schon nicht live, dass sich dann so weit entzerrt, dass das eigentlich nicht passieren sollte. Also wenn das beim Live-Gucken passiert, kann ich es mir erklären. Da werden halt wirklich viele in dem Moment das dann anklicken. Und ja, aber da funktioniert es ja. Also wie gesagt, es ist schwer, ohne genauere Daten da irgendwie ein Problem auszumachen. Es scheint aber so, als ob es von der UFC oder von der UFC-App verursacht wird und nicht irgendwie vom heimischen WLAN oder was. Nein, also das ist ja gut, dass du jetzt auch davon erzählst, aber ich hatte die Probleme definitiv, bis heute. Das ist heute. Sehr, sehr schade. Da scheint der Dienst überfordert zu sein und da muss man dann irgendwas tun. Es scheint mir fast so, als würden sie das nicht outsourcen nach Europa. Das kann man so überhaupt, kannst du ja so nicht sehen, also das ist das Problem. Und das kannst du so überhaupt nicht sehen, das ist klar, aber... Wenn die mehrere Server weltweit, oder das auf mehreren Servern weltweit hosten, bedeutet das auch noch nicht, dass du in Europa auf einen Server in Europa zugreifst. Zum Beispiel habe ich mein letztes iOS-Update, obwohl das in Europa vorher gehalten wird, aus Detroit geladen. Mhm. Also kannst du dann den Pfad nach hinterher forschen und so. Und dann mein Update für mein iPad kam aus Detroit. Das fürs Mini kam irgendwo aus Holland. Also das wird halt dann wahrscheinlich je nach freien Kapazitäten. Genau, da wo gerade Luft ist, da wird dann gesogen. Wahrscheinlich, also deswegen ist es schwierig zu sagen, wo das Problem liegt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das von der UFC irgendwie gefixt werden wird. Ja. Hoffentlich. Vielleicht sagen sie auch, hey, Deutschland zahlt nicht, da stellen wir ein bisschen weniger Bandbreite zur Verfügung, damit die bezahlen. Einfach genügend Power haben beim Gucken. Weiß ich nicht, könnte sein, wenn man das irgendwie steuern kann. Was ich mir vorstellen kann. Also. Wobei, da sollte man natürlich nur nicht sparen. Ne? Wir sind ein Entwicklungsland, ein UFC-Entwicklungsland und uns sollte man wirklich tätscheln. Ich glaube, das hat mit Sparen dann gar nichts zu tun, sondern es ist wirklich das Hauptproblem, also es ist die Menge an Leute, dass die auf deinen Server zugreifen, ist nicht das Problem. Es ist immer nur das Problem, dass viele gleichzeitig tun. Damit da kann ich jetzt auch mal aus dem Wrestling-Bereich ein bisschen eine Anekdote rausgraben, damit hat halt auch immer Ring of Honor zu tun gehabt, die ja live gestreamt haben und iPay-Per-Views, nicht das Problem beim Pay-Per-View an sich hatten, sondern wenn es losging und da, keine Ahnung, 5000 Leute gleichzeitig diesen Livestream starten wollten. Mhm. Das ist immer dieses Problem erstmal. Und ja, keine Ahnung, inwiefern da die UFC bei der App irgendwie was steuern kann und sagen kann, hier, das muss jetzt für Leute, die dafür bezahlt haben, definitiv erreichbar sein und die anderen müssen sich dann hinten anstellen oder weiß der Kuckuck. Es wird einen Grund geben, denn früher gab es diese Probleme nicht und irgendein Grund muss es sein, vor allen Dingen, wenn es bei uns beiden der Fall ist. Deswegen. Schade, schade. Also da muss wirklich was gemacht werden. Und hoffentlich war es nur eine Ausnahme, weil ich hatte es bei Fight for the Troops nicht. Ja, ich hatte es jetzt bei den letzten drei Events. Ah, okay, ja. Einmal beim Weigh-In und Fight for the Troops, Main Card und bei jetzt der Brasilien-Geschichte auch bei der Main Card. Doch, das ist unschön. Unschön. Aber Bonuses wurden verteilt. Fight of the Night, Omari Akhamedov gegen Thiago Perpetu. Den Kampf hast du, glaube ich, gar nicht gesehen. Das war nämlich... den Namen habe ich tatsächlich schon mal gesehen, aber den Fight habe ich nicht gesehen. So dann viel muss Knockout ich sagen. Of the Night, wenig überraschend, aber da kann man gleich auch nochmal drüber reden. Vitor Belfort und Submission of the Night, Adriano Martins. Bei Vitor Belfort, Knockout of the Night, fand ich Tim Kennedy, der mir damit noch sympathischer geworden ist. Der war mir eigentlich sehr unsympathisch, aber mittlerweile mag ich ihn. Der hat dann sofort geschrieben, ja, es ist eine komische Art und Weise gegen Testosteron-Missbrauch vorzugehen, wenn Leute, die auf TRT sind, da Bonus für Knockout of the Night und so. Ah, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Weil er würde halt Leuten, die sowas nehmen, halt einfach dann keine Bonuses mehr geben. Ähnlich müssen nicht auch die zu viel wiegen, auf Boni verzichten? Nee, ich glaube nicht, dass die auf die müssen nur auf 25% ihrer Börse verzichten. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es wäre. Hat schon mal jemand, der zu viel gewogen hat, einen Knockout of the Night Bonus bekommen oder sowas? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Deswegen, da müsste man dann vielleicht mal, was wir nie machen werden, nachrecherchieren. Ja. Gut, da muss man aber auch ehrlich sein. Ja. Vitor Belfort besiegt den Henderson, erste Runde K.O. Ja, ging relativ schnell. Belfort knockt Henderson mit dem linken Fuß aus, so ist es richtig. Und das ist der dritte Headkick, der Vitor Belfort zu einem vorzeitigen Sieg gegenüber einer seiner Gegner bringt. Zum allerersten Mal verliert Dan Henderson via Knockout in seiner kompletten Karriere. Die ist ja auch noch nicht so kurz. Und ganz interessant, Dan Henderson, der ja eigentlich hier seinen letzten Kampf hatte, laut Vertrag, will natürlich noch nicht aufhören, er will definitiv weitermachen. Und Dana White hat dazu auch schon gesagt, ja, jetzt komm erstmal ein bisschen runter und dann quatschen wir in ein paar Wochen nochmal darüber. Oh, hört sich schon komisch an, okay. Nee, ich denke mal, dass Dana White wissen will, was genau Dan Henderson erreichen will mit einem weiteren Vertrag. Ja, könnte ich mir vorstellen. Also wenn er ihm plausiblen Grund bietet, ja, dann, und es ist, man darf auch nicht, man muss wirklich bei Dan Henderson mal auf dem Teppich bleiben. Der hat jetzt seine letzten drei Niederlagen gegen drei Top-Guys halt einfach einstecken müssen. Vitor Belfort, Lyoto Machida und jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, aber der nächste Gegner von Jill Sonnen, nein, das muss jetzt hier, Rashad Evans. Das sind natürlich drei richtig, richtig starke Gegner und Dan Henderson ist einer, der halt ansonsten auch eigentlich abliefert. Ich würde ihn jetzt auch nicht gleich vor die Tür setzen. Wir können gleich gesondert drauf gehen. Er sah aber auch in Shape aus, davon mal ab, dass er 43 Jahre alt schon ist. Ja, der nimmt ja auch Testosteron zu sich. Also ja, stimmt, Entschuldigung, ich vergaß, ja. Dana White war natürlich beeindruckt von Vitors Performance, ja, und aber er gibt ihm nicht gleich den Titelkampf, sondern er will erstmal abwarten, wie das ganze Ding jetzt bei 168 abläuft zwischen Chris Weidman und... Also ist er definitiv offen, dass er einen Title-Fight bekommt? Nee, es ist nichts definitiv. Es ist nichts definitiv. Nein, aber er würde es machen, oder? Das hört sich jetzt so an. Nee, er hat gesagt, dass er dagegen nichts einzuwenden hat. Und er es schon so sieht, dass eigentlich Vitor Belfort jetzt als nächstes dran sein müsste. Er aber überhaupt noch gar nichts jetzt irgendwie verlautbaren lässt, weil eben erstmal 168 über die Bühne gehen muss. Und dann sehen wir weiter. Deswegen, also ich behaupte jetzt mal, wenn Chris Weidman Anderson Silva erneut besiegt, dann wird Vitor Belfort auf Chris Weidman treffen. Wenn jetzt Anderson Silva Chris Weidman besiegt, kommt es vielleicht darauf an, wie er das tut. Genau, dann wird es vielleicht einen dritten Fight geben. Unter Umständen. Deswegen, ich glaube. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Anderson Silva ausnahmsweise mal seine Spirenzchen in Grenzen hält und das fair and square und ganz fix beendet. Das werden wir dann sehen. Also unterschätzt nicht Chris Weidman. Es ist schon, da hast du natürlich recht. Das werden wir sehen. Ich tippe, wenn ich heute mich festlegen müsste, auf Submission-Sieg von Chris Weidman. Nee, hören Sie auf. Ja. Du bist ja wirklich, also ein. Anderson Silva hat selber gesagt, Vitor Belfort hat sich jetzt diesen Titelkampf eigentlich verdient. Ja. Also nicht eigentlich, sondern er hat sich diesen Kampf verdient, aber Anderson Silva hat auch gleich gesagt, ja, und seiner Meinung nach haben auch Jack Array und Machida eine Chance verdient. Muss man natürlich dazu sagen, dass er noch vor kurzem gesagt hat, gegen Jack Array und Lyoto Machida würde er niemals antreten. Warum? Weil es seine Kumpels sind. Okay. Also von daher mal abwarten. So, lange Rede, kurzer Schwachsinn. Belfort gewinnt also die Testosteron-Festspiele. Und bevor wir jetzt hier auf jede Einzelheit zu sprechen kommen, eine Frage, die den ganzen Hokuspokus für mich eigentlich auf den Punkt bringt. Hätte Vitor Belfort das Ganze auch ohne TRT hinbekommen? So, das würde ich mal gern Vitor Belfort fragen. Wenn ich den jetzt fragen könnte, würde ich sagen, Vitor, hättest du das auch ohne TRT hinbekommen? Wenn er dann sagt, ja, dann würde ich ihn fragen, ja, wieso nimmst du denn das Zeug? Wenn er sagt nein, dann ist er sowieso im Arsch. Es kann einfach nicht gut sein für den Sport, wenn einer sich so eine Scheiße einwirft, weil er kann es. Ich krieg da die Krätze. Ich erkenne natürlich schon an, dass Vitor Belfort da eine tolle Leistung bringt. Und ich habe auch Tweets gelesen, wo es dann heißt, ja, aber TRT bringt dir nicht bei, so einen Kick abzuliefern. Das ist doch völlig richtig. Natürlich bringt dir da so eine Testosteronkur nicht bei, wie du ein Submission machst oder wie du Knockout landest. Ja, aber es pusht deinen Körper. Ja, und vor allem, es lässt halt zu, dass du solche Moves machst, weil mit 36 bewegen sich manche ganz anders. Und man darf natürlich auch dazu nicht vergessen, dass Belfort also nicht schon immer so gekämpft hat, sondern eigentlich erst seit dem Jahr so kämpft, wie er jetzt halt die letzten drei Kämpfe gekämpft hat. Und das die Frage, die für mich wirklich jedes Argument zugrunde macht, ist einfach wirklich, hätte Vitor Belfort das auch ohne TRT hinbekommen? Und die Frage, egal wie er die beantwortet oder egal wer mir die wie beantwortet, kann nur schlecht für Vitor Belfort ausgehen. Es gibt keinen Grund, diese Scheiße sich reinzuwerfen. Oder das zu legalisieren, wenn er dann meint, natürlich, für ihn gibt's einen guten Grund. Siehst du ja, wie dieses Jahr lief für ihn. Mhm. Aber prinzipiell finde ich es eine Schweinerei. Ich finde es eine Schweinerei, dass das so läuft, dass sowas möglich ist. Ich finde es auch zum Beispiel ein bisschen bigott von den Kommentatoren, die jede Änderung in einem Camp von einem Fighter thematisieren. Ja, sobald der einen neuen Striking-Coach hat oder sich irgendwie seinen braunen Jiu-Jitsu-Gürtel da abgeholt hat, wird alles thematisiert. Aber dass Vitor Belfort seinen Arsch voll mit Testosteron spritzt jeden Morgen, das oder weiß der Kuckuck, wo er sich das reinschiebt, das wird nicht thematisiert. Das könnte man genauso thematisieren. Das ist absolut richtig, aber das beschmutzt die Company. Wenn da Kenny Florian und Enik, die meine Freunde, über die wir beide uns ja schon ausgelassen haben, da sind angestellt und die werden alles tun, aber nicht zwielichtig über die Richtlinien dieser Company sprechen. Das ist jeder normale Mensch. Wieso denn zwielichtig? Es gibt die Regel, ich darf das Zeug nehmen. Unter ist denn Regel, ich darf das Zeug nehmen? Naja, natürlich, du darfst das, also das ist ja nicht verboten, das zu nehmen. Wenn du einen Attest darüber hast und einen ärztlichen Grund vorweisen kannst, dass du das nehmen musst oder weil du halt einen zu niedrigen Testosteron-Level hast, dann kannst du das, dann wird dir das legalisiert, auch in Las Vegas. Das sagt ja auch die Commission von Las Vegas, weil Dana White hat ja bei der Pressekonferenz dann gesagt, ja, also das ist alles Bullshit, was die da erzählen, dass Vitor Belfort nicht in den USA kämpfen könnte. Der könnte schon morgen da kämpfen, das wäre gar kein Problem. Da hat hier dieser Mark Redner, heißt der, glaube ich, müsste jetzt auch wieder nochmal nachgucken, hat dann sofort gesagt, ja, natürlich könnte er sofort in den USA kämpfen, aber bevor er hier einen Fuß in den Oktagon setzt, muss er erstmal von einer Kommission treten und dann wird er da befragt, weil er halt eben in den USA schon mal auffällig war aufgrund von Testosteronmissbrauch. So, Punkt. Und so ging es unter anderem J.L. Sonnen, so ging es unter anderem Alistair Overeem. Und apropos Alistair Overeem, wenn du dir Alistair Overeem anguckst zu seinen Testosteron-Hochzeiten, war vom Körperbau nicht weit entfernt von dem Vitor Belfort. Also natürlich jetzt ist Alistair Overeem noch mal ein bisschen... Ja, eine Kante. Aber ich meine einfach, dieser Körperbau ist sehr ungewöhnlich für einen 36-Jährigen. Mhm. Vor allem, wenn du dir anguckst, wie er 2011 aussah, da habe ich heute extra... der heißt übrigens nicht so, wie ich es gesagt habe, der Typ von der NSAC, der heißt, das muss ich jetzt kurz noch nachtragen, oh, wer heißt denn der Idiot? Kaiser, genau, Kaiser, mit Vornamen fällt er mir nicht ein. Kaiser, wer ist er denn? Jeff? Nee, komm nicht drauf. Keith Kaiser, nicht Jeff, Keith Kaiser, so heißt er. Was habe ich gesagt zuerst? Irgendwas mit Hitler. Hitler, ja, nee, der war es nicht. Hitler war es nicht. Nee, sprich, du musst für so eine Commission und dann wirst du da nochmal durch die Mangel genommen und dann kannst du natürlich eine Lizenz bekommen. Aber offensichtlich ist das ja bis jetzt nicht nötig gewesen für Vitor Belfort. Ich habe es in der letzten Ausgabe gesagt, ich finde das pervers. Ich will nicht so weit gehen, es ist doch in Ordnung, wenn jemand sowas braucht. Nein, finde ich nicht. Ich finde, ja, da sollte, wenn die Richtlinien, ja, du hast völlig recht, wenn die Richtlinien das zulassen, dann, ja, dann regt man sich da umsonst auf. Nee, vor allen Dingen, es ist doch in Ordnung, wenn jemand sowas braucht. Ja, aber ich finde dann die Scheinheiligkeit darum ein bisschen doof. Und dann musst du halt auch so Sachen zulassen, wie das einer sagt, ne, ich möchte ja aber diese Kontaktlinsen tragen, die mich fünfmal besser sehen lassen als ein anderer. Aber wieso oder ist denn das in Ordnung? Tut mir leid. Nein, ich, was ich damit anspreche, ist ja eben diese Bigotterie. Dass ja da so getan wird, als wäre das ganz normal, dass man sich da einen Vorteil verschafft. Und bei anderen Sachen kannst du es halt nicht. Wenn, das haben wir das letzte Mal ja schon gesagt, wenn einer schlecht gucken kann, dann hat er halt ein Problem im Oktagon. Und ich bin ja auch der Meinung, wenn einer halt einen zu niedrigen Testosteronwert hat, dann hat er halt ein Problem. Aber deswegen kann ich da nicht sagen, dann nimm mal ein paar Drogen, dann geht's wieder. Oder Testosteron von mir aus. Und dann die Kacke halt auch noch mit Knockout of the Night und so. Da finde ich, hat Tim Kennedy schon recht. Es hat einfach einen faden Beigeschmack, wenn du auf diese Scheiße da zu dir nimmst und offensichtlich solche Kicks zeigen kannst, weil du sowas nimmst, weil, wie gesagt, du kann mir doch keiner erzählen, dass einer in dem Alter mit 36, also er hat ja 2011 noch ganz anders ausgesehen, dass er da innerhalb von 2 Jahren so ein Body auftrainiert. In dem Alter funktioniert das nicht mehr. Da ist der Zug abgefahren, der ist keine 20. Und dann auch seine Beweglichkeit, seine Agilität, seine Schnelligkeit und so. Also das würde mich schon sehr wundern, wenn das jetzt nicht zufälligerweise irgendwie miteinander zusammenhängt. Und wie gesagt, wenn er behaupten würde, das hätte ich auch ohne Testosteron hinbekommen, dann nimm's halt nicht. Welchen Grund gibt es dann, das Zeug zu nehmen? Ich finde es aus dem Grund, also ich hoffe, ich bin gespannt, was passiert, wenn Vitor Belfort wirklich einen Titelkampf bekommt und Champion wird im Middleweight. Warum Middleweight? Also da wäre ich wirklich mal gespannt auf die Reaktion so in der UFC-Welt oder in der MMA-Welt allgemein. Ich habe damit vielleicht merkt man es, ein etwas größeres Problem. Man kann es raushören zumindest. Ja, ich versuche es immer ein bisschen so zu vertuschen durch meine subversive Art, aber manchmal klappt es halt. Ja, ich bin gespannt, wenn Belfort den Titelkampf bekommt und gewinnt, ob das eine glorreiche Title Reign wird. Wenn er so kämpft wie jetzt, ja. Nein, glorreich meine ich nicht mit sportlich, sondern wenn du mit Grauzonen irgendwie dir einen Vorteil verschaffst. Es sind keine Grauzonen, ganz klar. Es sind natürlich keine Grauzonen. Er verstößt gegen keine Regeln oder so. Ja. Es ist halt einfach nur fragwürdig mit diesen Mitteln, dass du solche Mittel zulässt. Er soll jetzt so daran gehen, dass ich sage, ja, alle, die das nicht machen, die sind doof oder naiv oder wie? Exakt. Betrüge so viel du kannst. Ja, völlig richtig. Da kommt man nachher noch bei einem anderen Kampf. Ist denn so eine Testosteronkur irgendwie schädlich? Oh, Chris, jetzt fragst du mich was. Ich glaube, Entschuldigung, du warst ja kein Arzt. Ah, ich hab's wieder vergessen. Es ist, glaube ich, nicht schädlich, wenn es darum geht, dass du deinen Testosteronwert praktisch auf Normallevel bringst. Also, weißt du, es gibt ja einen Grund, warum Leute Testosteron zu sich nehmen, weil das halt im Alter beginnt abzubauen. So. Und es gibt schon einen Grund dafür, das zu nehmen. Wobei das auch fragwürdig ist, habe ich auch mal einen Podcast darüber gehört, dass dieser Hype ja mittlerweile dann auch in ganz normalen Arztpraxen in den USA um sich greift, dass da Leute wie blöd auf Testosteronkuren sind. Ob das so gut ist, wird sich zeigen, aber prinzipiell... Gibt's Schlimmeres, meinst du? So ist jedenfalls mein Kenntnisstand, ohne das jetzt hier irgendwie mit Fakten unterfüttern zu können. Und das ist mir prinzipiell erstmal scheißegal, ob der sich damit irgendwie Schaden zufügt. Jetzt geht es mir hier erstmal um eine Kompetition. Absolut, ja. Nee, ich meine nur, wo du gerade gesagt hast, betrüge so weit oder so viel du kannst. Da wäre ich dann raus, sobald es gegen meine Gesundheit geht. Wenn du die. Ja, verstehe ich dich natürlich, aber du darfst natürlich nicht vergessen, um was es da für Gelder geht. Da wirst du vielleicht ein bisschen nachlässiger, wenn du die eine oder andere Summe siehst. Ist jetzt ebenfalls wieder ein sehr bescheuertes Beispiel. Aber ich glaube, das denkt sich Chris Benoit und seine Familie in diesem Moment nicht so, wie viel Geld hier jetzt. Wobei man da natürlich unterscheiden muss, das waren jetzt Steroide und kein Testosteron. Also so, hat er gesagt, hinkendes Beispiel, aber... Ja, naja, es ist halt dann trotzdem ein hinkendes. Deswegen ist es schwierig, das miteinander zu vergleichen. Solange wir hier nicht wissen, dass es Spätfolgen gibt, davon gehe ich aber nicht aus. Weil du Arzt jetzt warst, oder nicht? Nein, weil ich davon nie was gehört habe. Das ist, dass da jemand an Testosteron also ich weiß jetzt nicht, wie es ist beim Missbrauch. Du bringst mich da jetzt auch in Schlingern. Aber wenn du einen zu niedrigen Testosteronwert hast, ein zu niedriges Testosteronlevel, dann ist das wahrscheinlich eher positiv, wenn du dafür sorgst, dass du ein normales hast. Aber wie sich das jetzt genau verhält, dazu müsste man vielleicht einen Experten befragen, den ich jetzt hier wirklich nicht aus dem Ärmel schütteln kann. Aber unterm Strich halten wir fest, Vitor Belforts Sieg sah natürlich beeindruckend aus. Ja. Ist aber dann einfach mit ein paar Fragezeichen zu... Es war eine massive Performance, habe ich hier geschrieben. Also das war... Ja. Der Kampf ging ja relativ gemächlich zu, aber ich muss auch sagen, Dan Henderson hat auch unheimlich doof agiert. Ja, es war halt. Der ging mit dem Kopf nach unten voran. Es war halt einfach, dass beide erstmal riesen Respekt hatten. Und dann die erste Aktion war auch gleichzeitig dann der Anfang vom Ende. Also. Ja, aber diese Aktion, Dan Henderson ist ja aktiv zu Belfort hingegangen, aber mit dem Kopf nach unten und irgendwie die Hände oben. Ganz komisch, hatte ich so noch nie gesehen. Er hat halt sein Kinn versucht, weit nach unten zu halten. Deswegen sah das wahrscheinlich ein bisschen merkwürdig für dich aus, was an sich ja jetzt nicht dumm war, aber es hat dann volle Möhre in diesen Uppercut reingerannt, der ihn dann erstmal wirklich 30 Zentimeter in die Luft befördert hat, was man so auch selten sieht. Der erste Knockout gegen Dan Henderson mit einem Strike. Nee, es war sowieso der erste Knockout. Dan Henderson ist hat noch nie durch Knockout oder TKO verloren. Okay. Das gab's noch nie. Also, das ist schon eine Ansage. Gut, er ist natürlich jetzt auch 43. Also, hat er, kann man natürlich auch sagen, Vitor Belfort hat ja so einen Opi besiegt. Was natürlich nicht der Fall ist. Gut, kommen wir zum Co-Main-Event. Cesar Ferreira besiegt Daniel Serafin via Decision 28 zu 29. 30 zu 27 und 29 zu 28, also Split Decision. Fass das mal ganz kurz hier ein bisschen zusammen. Aus meiner Sicht, die erste Runde war relativ langweilig. Leichte Vorteile für Serafin. Dann in der zweiten Runde hat Ferreira, ich spreche den immer Englisch aus, dabei heißt er ja Ferreira, einen guten Start gehabt. Ich glaube, da waren die Takedowns ein bisschen ausschlaggebend gegen Mitte der zweiten Runde. Serafin dann wieder ein bisschen stärker, einen signifikanten Punch ausgeteilt gegen Ferreira, der den auch angenockt hat, aber dann wieder der Takedown von Ferreira. Deswegen glaube ich, hat er sich auch die zweite Runde geholt. Das war viel überraschend für diesen Event, oder für die letzten Events, wo ich ja im Vorfeld schon mal mit dir gesagt habe, dass es im Moment relativ wenig Fights, die über einen längeren Zeitraum übers Ground Game gehen. Da war ich mal wieder richtig entzückt, denn da gab es in der zweiten Runde eigentlich fast nur Ground Game, oder? Takedowns und Ground Game und halt auch diesen Fast-K-Knockout von Ferreira. Ja, wo ihn anlockt. Genau. Dann können wir gleich nochmal darüber nachher reden, was Yamazaki sich dabei gedacht hat, Ferreira aus einer aussichtsreichen Position rauszuholen und zu sagen, ja, also ihr steht jetzt hier mal beide wieder auf. Aus meiner Sicht hat er da wirklich Ferreira der Chance einer möglichen Submission braucht. Okay. Zweite Runde ging für mich dann auch an Ferreira. Wie gesagt, wir gehen gleich nochmal ein bisschen genauer darauf ein. In der dritten Runde dann Serafin wieder mit einer starken Rechten zu Beginn, aber dann wieder Ferreira mit den Takedowns Und dann gab es nochmal so eine Szene, dass Yamazaki beide Kämpfer aufstehen lässt, obwohl Ferreira am Boden weiterhin Sarafian zusetzt. Ja, dann gab es weitere Takedowns und am Ende noch diesen Rear Naked Choke von Ferreira gegen Sarafian und aber man hat gemerkt, Sarafian wollte es unbedingt beenden, oder? Die Ecke hat ihm ja auch gesagt, Junge. Er hat keine Chance gehabt. Er hat wir haben genau einen Plan jetzt für dich parat. Knock ihn aus. Er hat keine Chance gehabt. Er hat einfach kein Mittel gegen diese Takedowns gefunden. Nee, absolut nicht. Man hat aber gemerkt, am Anfang der dritten Runde, er wollte ihn unbedingt ausknocken. Er wollte unbedingt Gas geben. Er wollte unbedingt endlich das Blatt wenden. Aber es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich was Neues gelernt. Als war es Ferreira, der den Rear Naked Choke gemacht hat? Zum Schluss, ja. An Sarafian. Und wenn man den da so runter rüffelt, wenn er auf dem Rücken drauf hängt, das ist der Hula Hoop Escape. Mhm. Guck mal an. Wieder was gelernt. Schön. Das wusste ich jetzt auch nicht. Nee? Nö. Du heißt so. Naja. Also wenn du den von den Hüften so schummerst. Schön. Ja, aber weißt du, wo du vielleicht aus Versehen hingeschalten hast, dass du den Hula Hoop Escape da verfolgen konntest. Dann schickst du mir dann nachher nochmal den Link nach der Sendung. Nee, aber insgesamt muss ich dazu sagen, ich bin nie auf diesen Daniel Sarafian Hype mit aufgesprungen. Also gab's da einen? Okay. Ja, naja, ich glaube, das war sehr auf Brasilien beschränkt, glaube ich. Also, aber hast du natürlich mitbekommen, wenn du die UFC-Events dann geguckt hast, dass der Typ irgendwie scheint eine gewisse Wirkung aufs Publikum zu haben. Und er hat ja jetzt 3 Kämpfe in der UFC gehabt, davon einen gewonnen gegen Eddie Mendes und die beiden anderen hat er verloren. Gut, waren beides Split-Decision-Niederlagen. Einmal gegen CB Dalloway und jetzt gegen Ferreira. Aber irgendwie hat der Typ mir bislang sowieso noch nicht so zugesagt. Mhm. Und Ferreira, das fand ich schon cool, wie der praktisch eine Chance eindeutig gesucht und gefunden hat durch die Takedowns und dann halt einfach durchs Wrestling. Und da sollte Sarafian da irgendwie nochmal in Zukunft etwas Größeres in der UFC starten wollen. Für Sieg von ihm ist aber beeindruckend. Ja, aber da muss er halt erstmal dran arbeiten, dass er da ein gewisses Level erreicht. Mhm. Dass er gegen die Takedowns was entgegensetzen kann und selber vielleicht dann auch mal Takedowns setzen kann, um sich so eine Runde irgendwie zu schnappen, weil so 1-2 Takedowns sind schon mal nicht schlecht als Argument, eine Runde zu gewinnen. Mhm. Und das fehlt dann. Auch wenn du einmal so halb anlockst. Ja. Und die Geschichte mit Yamazaki, also der Typ, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, ich halte den manchmal für äußerst fragwürdig. Ja. Und hier hat sich dann wieder unter Beweis gestellt. Also es war halt hauptsächlich in der zweiten Runde fand ich es wirklich frappierend, dass Ferreira da an einem Armbar, glaube ich, gearbeitet hat und wirklich richtig gearbeitet hat. Mhm. Und dann Yamazaki sagt, nö, also wir hören jetzt mal auf, stellt euch mal wieder hin. Finde ich scheiße, weil die Leute buhen ja jetzt auch. Das kann natürlich, finde ich, nicht Grundlage einer Entscheidung von einem Referee sein. Also es muss halt einfach... Nein, darf nicht. Er muss ja... Solange da gearbeitet wird, finde ich, muss es weitergehen. Aber das fand ich ein bisschen... Ja. Ich muss sagen, bei der einen Situation, ich weiß nicht mehr, wer unten lag, der hat sich ja da so am Käfig mit dem Bein hochgekraxelt, ne? Dann ist ja Yamazaki dazwischen gegangen. Da hatte ich es noch irgendwie verstanden. Es gab, glaube ich, 3 so Aktionen. Zwei waren fragwürdig, sage ich jetzt mal. Also, da hätte ich anders entschieden. So. Und da hätte ich mir auch überhaupt keine... Ich verstehe das dann auch nicht. Also, wie du auf die Idee kommst. Vielleicht lag es dann wirklich daran, dass das Publikum einfach geboot hat. Und dass sie dann gedacht haben, oder dass er dann gedacht hat... Das kann doch ein Indikator sein, deine Meinung oder nach dem Volke sich zu richten. Es sollte nicht so sein, aber es ist möglich. Für Ferreira ist es natürlich nicht schlecht. 3 Siege in der UFC, 3 Kämpfe, 3 Siege. Und ich muss schon sagen, gefällt mir. Ich weiß nicht, ich fand das beeindruckend, wie er da so cool geblieben ist und seinen Stiefel da runtergerestelt hat, sage ich jetzt einfach mal so. Bin mal gespannt, was da noch so kommt. Ich muss sagen, der hat mich jetzt nicht so begeistert. Begeistert hat er mich nicht. Also, das war wieder so ein Kampf halt, der relativ zäh ist, dann einfach auch. Wenn dann, passiert halt relativ wenig. Also jedenfalls für meinen Geschmack. Es gibt bestimmt Wrestling-Fans da draußen, die haben das völlig abgefeiert, aber für meinen Geschmack passiert relativ wenig. Aber ich erkenne dann schon an, dass einer da offensichtlich so viel Talent hat und einen anderen Gegner relativ gut im Griff hat am Boden. Das finde ich dann immer schon beeindruckend und interessiert mich dann auch, wie er gegen bessere Wrestler da sich macht, der Herr Ferreira. Bin ich mal gespannt, was da so kommt. Rafael Feijão besiegt Igor Pukajic via Tap-Out nach Strikes, was man ja auch eigentlich relativ selten sieht, außer bei diesem Event, da sieht man es relativ häufig, zweimal hintereinander. Feijão und Pukajic, das konnte man bei der Übertragung nicht sehen, standen sich erstmal nach dem Entrance im Octagon gegenüber und haben sich so einen Stare-Down geliefert. Also das habe ich so... Auch, ich habe es nur auf dem Bild gesehen, aber sonst habe ich das so jetzt in der UFC noch nicht gesehen. Dass also praktisch der, ich glaube, als letztes kam Feijão rein und dann ist er halt schnurstracks in die Ecke von Pukajic und haben sie sich wirklich richtig gegenübergestellt, Nase an Nase und sich angeklotzt. Das finde ich dann schon cool, wenn mal sowas Pro-Wrestling-mäßiges da mit reinkommt. Und da du ja weißt, dass sie sich danach auch wirklich auf die Fresse hauen, ist es umso cooler irgendwie. Und Feijão hat dann mit wirklich extrem harten Knien gegen den Kopf von Pukajic, ich dachte zuerst, er wäre halt einfach K.O. gegangen, Pukajic, aber man sieht dann später in der Wiederholung, dass er ausgetappt hat. Und genau, ja, Tap-Out due striking, ne? Oder wie heißt das? Ja, wir Tapper, also ja, du meinst, die Begründung für den Sieg ist Tapper nach Strikes, ja. Hatte ich bisher noch nie. Lustig, ja, bei diesem Event zweimal, das ist auch interessant. Ja, die Crowd fand ich natürlich Wahnsinn, wie die durchgedreht ist nach diesem Sieg. Du weißt natürlich jetzt wahrscheinlich nicht, wer Rafael Feijão ist. Nein. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob das explizit eine brasilianische Legende ist oder so, aber Fakt ist, dass es schon im MMA-Business eine Nummer ist. Ehemaliger Strikeforce Light Heavyweight Champion, relativ überraschend diesen Titel damals gewonnen von King Mo. Dann gegen Dan Henderson das Ding wieder abgeben müssen. Ich glaube, der ist einfach in Brasilien, ist der einfach so eine Art kleiner Volksheld, würde ich jetzt mal so sagen. Der ging ja auch ab wie die wilde Sau. Ich fand den super. Ja, es war halt so nochmal so ein er hat halt zuletzt verloren gegen Thiago Silva und so richtig ist er irgendwie nicht mehr, also nach dem K.O. gegen Joel Romero damals bei Strikeforce, ist er da irgendwie hat es dann nicht mehr so richtig gefruchtet und das ist halt dann doch auch, glaube ich, schon 3 Jahre oder 2 Jahre her gewesen und jetzt endlich hat er in Brasilien da nochmal einen abfeiern können und ich glaube, das hat ihm gut getan und der Crowd dann praktisch auch. Ich weiß gar nicht, ob der vielleicht sogar da aus der Nähe kommt von, wo war das jetzt hier? In Guatemala. Guayana oder irgendwie. Ich glaube, der kommt da vielleicht dann sogar noch aus der Nähe, wo dann auch noch so ein bisschen dieses lokale Ding da eine Rolle spielt. Aber das weiß ich jetzt nicht genau, ob er da wirklich aus der Nähe kommt. Aber beeindruckende Performance. Hab mir ein bisschen mehr von Igor Pukajic erhofft, aber da war wirklich nichts zu holen für den guten Kroaten. Paulo Thiago. War ja mein Main Event hier. Das war dein Main-Event, Brandon Fetch gegen Paulo Thiago, kann ich nur bestätigen. Brandon Fetch besiegt Paulo Thiago ebenfalls via Tap-Out nach Strikes in der ersten Runde. Nach einem heftigen Lebertreffer, da ging erstmal der Herr Thiago runter wie ein nasser Sack, meine Fresse. Da ging gar nichts mehr. Fetch hier wieder ultra aggressiv mit dem Knie, das du hast gerade gesagt, gegen die Leber. Für mich Brandon Fetch wirklich, der war ja so in den Indies sagt man ja, glaube ich, nicht bei der UFC oder bei MMA, sondern eher so auf lokaler Ebene nicht ganz so gehypt wie Conor McGregor, aber auch so, ja, wo man gesagt haben, hey, auf den muss man aufpassen, das wird mal einer. Und er konnte diesen Hype definitiv bis jetzt standhalten. Und er wirkt eigentlich auch relativ gesettelt. Er wirkt zwar nach außen durch sein Iro und so schon extrovertiert, aber er macht nicht den Eindruck, wenn du ihn im Kampf und auch so wie er sich verhält bei Interviews, macht er einen sehr gesettelten Eindruck, was ihm, glaube ich, zugutekommen könnte. Und ich bin wirklich gespannt, was sie jetzt als nächstes für ihn im Petto haben. Ja. Ich habe mir ja danach überlegt, ja, da kann ich vielleicht nachher nochmal drauf kommen, dass das ein möglicher Kandidat wäre für hier den Fight of the Night-Typen. Wenn ich drauf komme, sage ich es dir. Green Zombie? Nee. Chris, wo bist denn du schon wieder gewesen? Ja, Akhmedov oder so. Ach, Nurmagam. Nee, nicht Nurmagamedov. Nee, Omari Akhmedov. Das hätte ich mir jetzt vorstellen können, weil der auch gesagt hat, dass er die Gewichtsklasse nochmal wechseln will. Hm. Er will ins Welterweight gehen und das würde natürlich passen gegen Brandon Fetch. Das könnte ich mir als nächstes ganz gut vorstellen, weil beide sind so vom bei mir im Standing her auf einem ähnlichen Level, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Das würde ich ganz interessant finden. Bin mal gespannt, wie sich die UFC letzten Endes dann entscheidet, wie es mit Brandon Fetch weitergeht, aber den finde ich schon geil. Ich finde den auch, ja, habe ich ja schon gesagt. Ich habe einen Fight von dem gesehen, war ich überzeugt und mal gucken, was da noch kommt. Wie alt ist, mag der sein? Man weiß es jetzt auch nicht. Relativ jung, also der hat noch was vor sich. Das kann ich dir sogar sagen, wie alt der ist. Der ist nicht so jung, der ist 28. Was soll das jetzt heißen? Hm? Naja, es gibt halt in der UFC deutlich Jüngere, die auch schon von sich reden machen. Little Pettis. Aber man muss sich jetzt nicht, nee, Pettis ist auch 26 oder 27. Little Pettis. Der macht noch kein Reden von sich. Da ist noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten. Da hofft man, dass er von sich Reden macht. Aber gut, ich finde jetzt mit 28 ist natürlich jetzt auch nicht irgendwie jetzt der Zug schon abgefahren oder so. Aber nee, wir kennen das als Benchmark. Nicht, ne? Mit 43 kann man noch so fit sein. Du kannst ja jetzt natürlich nicht 4 Jahre ja noch Zeit nehmen. Aber ich denke mal, wenn der sich weiter so entwickelt, dann ist er vielleicht mit 30, 31 so auf seinem Höhepunkt, vielleicht schon vorher. Das ist schon noch okay. Ja, mhm. Das passt schon. Bin mal gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Wirklich. Kann natürlich ganz schnell vorbei sein, wenn er dann irgendwie mal doch ein bisschen bessere Fighter vor die Nase bekommt und er dann überhaupt nicht mehr mithalten kann. Deswegen, ich kann schon verstehen, dass sie es nicht zu schnell dann immer praktisch wissen wollen und den Jungs schon Zeit geben möchten, weil die Gefahr natürlich besteht, dass das Ganze dann zu schnell geht vielleicht auch. Könnte ich mir vorstellen. Also ich finde, dann sollte man lieber noch 1-2 Kämpfe dazwischen schieben, die er dann dominant gewinnt, bevor er dann nachher wirklich durch irgendwie einen zu früh angesetzten Kampf gegen einen sehr guten Mann, ja, dass er dann praktisch da so, vielleicht nicht seine Karriere in den Sand setzen, aber doch mal weiter vorne anfangen muss, als es nötig ist. Also nicht viele halten diesen Hype stand. Rory McDonald ist mit Sicherheit so ein Kandidat, der da mein guter alter Freund Uriah Hall, ob der dann dem Hype jetzt so. Ich weiß gar nicht, wie alt der ist. Also, gefühlt ist er, glaube ich, 12 oder so, aber. Nee, der ist, glaube ich, schon. Also, ich hätte jetzt fast gesagt, dass der schon über 30 ist. Ich vermute aber, dass er so um die 30 ist. Mhm. 29 ist der. Okay. Gut. Ryan LaFleur gegen Santiago Ponzinibbio, diese Brasilianer haben völlig verrückte Namen. Mhm. 30-27, Unanimous Decision, Sieg für Ryan LaFleur. Sehe ich ganz genauso. LaFleur mit gutem Ground Game. Geiles Ground Game, oder? War das geil. Hat richtig Spaß gemacht. Vielen Takedowns, erste Runde geht klar an LaFleur. Ponzinibbio wirkte dann schon in der ersten Runde oder nach der ersten Runde in der Pause unheimlich müde, ist mir aufgefallen. Mhm. Und lustigerweise hat er aber dann in der zweiten Runde endlich mal ein bisschen mehr Gas gegeben und hat auch LaFleur dann so ein bisschen, doch schon in Verlegenheit gebracht. Und LaFleur konnte sich dann immer wieder durch sein Grappling und durch seine Takedowns zurückkämpfen und hat eigentlich dann auch die zweite Runde aus diesem Grund gewonnen, fand ich jedenfalls. Und in der dritten Runde war Ponzinibbio, glaube ich, völlig im Eimer dann. Sind aber beide down gegangen, ne, in der dritten Runde. Und du weißt ja, ich bin ja hier der fürs Optische auch zuständig ist, ne, in diesem Podcast. Und ich muss sagen, seltenst war mir ein Mensch von vornherein so unsympathisch wie Ryan LaFleur. Also die Fresse ging mir schon so auf den Sack. Und auch das ist natürlich die Art und Weise, wie er gefightet hat, das sagte mir auch nicht zu. Aber ich muss sagen, die dritte Runde, die war grundsätzlich irgendwie sehr merkwürdig. komisch. Ja, war komisch. Ja, gut. War mir eigentlich egal, der Kampf. Also das finde ich wirklich schön, dass du deine Kämpfer immer noch im Aussehen... da müsstest du aber auch großer Anthony Pettis-Fan sein eigentlich. Naja, da habe ich die Chance verpasst, aufzuspringen auf den Zug. Ja. Nein, ich bewerte natürlich das Komplettpaket, Ricky. Ich bin der Mann, der von Dana White angerufen wird. Ah ja. Und der dann gefragt wird, wer hat das Zeug zum Posterchild? Und da fragt er mich immer. Tja. Und ich kann dir sagen, Ryan LeFlair wird's im Leben nicht. Nee, da ist, glaube ich, auch kein Anruf notwendig. Also, das erkennt Dana, glaube ich, schon fast schon ganz alleine in dem Fall. Nee, aber wie du schon richtig gesagt hast, in der dritten Runde gab es wenigstens mal noch die Möglichkeit für Ponce Nibio, LeFlair auszunocken. Gegen Ende der dritten Runde schlägt er dann zu Boden und davor hat LeFlair diesen schweren Kick gegen Ponce Nibio gezeigt. Aber insgesamt auch wieder diese Geschichte, wenn du keine gute Takedown-Defense hast, im Ground-Game dann auch so ein bisschen Nachteile hast und dir es dann einfach nicht gelingt, den Kampf mit so einem Standing-Fight oder in dem Standing-Fight-Modus da zu halten, dann sieht es relativ schlecht aus für dich. Hat man hier wieder schön gesehen. Ja. Jeremy Stephens besiegt Ronnie Jason. Mhm. Mit Maske. Via Knockout, genau. Via Knockout in Runde 1. Ein unglaublicher Knockout-Kick. Und hat das Knie so gefressen, Alter. Ja. Ich war noch gar nicht richtig da bei dem Fight und auf einmal, bupp. Für mich auch ein Stück weit der Upset des Abends. Also damit habe ich nicht gerechnet. Ronnie Jason war für mich schon so auch auf dem Weg, sich einen Namen auch jetzt in den USA zu machen. In Brasilien ist er natürlich bekannt. Aber ich glaube, dass da so ein bisschen auch aufgrund dieser Idee mit der Maske und sowas funktioniert ja immer relativ gut. Sowas nehmen ja Leute immer ganz gerne an. Und ich habe wirklich gedacht, dass er sich da so ein klein wenig, ja, auch in den USA jetzt so beginnt, einen Namen zu machen. Wäre sein vierter Sieg gewesen, wäre, denn dazu kam es ja nicht. Wie gesagt, dieser Headkick war wirklich sick, würde man, glaube ich, sagen. Jupp. Und geil war auch die Crowd, die völlig konsterniert war nach dem Sieg von Jeremy Stephens. Stephens. Und konzerniert war offensichtlich auch Ronnie Jason, denn der hat sich schwer verletzt an diesem Samstag. Allerdings nicht aufgrund des Kicks, sondern weil er danach mit seiner Hand gegen die Türe seiner Umkleidekabine so sehr dagegen gedroschen hat. Ohne Handschuh? Dass er, ich glaube mit dem Unterarm, dass er danach sich, wie gesagt, schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste, weil er sich den kompletten Unterarm aufgerissen hat. Oh. Und mit 15 oder 20 Stichen genäht werden musste. Also, wenn schon mal Scheiße läuft zu dem Thema. Das Ganze hat auch noch ein Nachspiel. Ronnie Jason ist jetzt bis zum 9.06.2014 gesperrt. 180. Was hat jetzt ein Nachspiel? Dass er dagegen gehauen hat? Ja, das auch. Erstens mal hat er 180 Tage medizinische Sperre bekommen. Das ist verständlich. Und jetzt kriegt er nochmal 30 Tage eine Strafe wegen unsportlichen Verhaltens von dieser brasilianischen Commission obendrauf gebrummt. Na, Freunde. Naja, es ist halt schon... Er ist gestraft, weil er sich schwer verletzt hat und auch noch dadurch gesperrt wird. Pass auf, die Frage ist, ich weiß nicht, was da hinten jetzt vorgefallen ist. Kann ja auch nicht. Wenn er jetzt da einfach nur gegen die Tür kloppt, weiß ich nicht, ob das dann schon gereicht hätte, aber vielleicht hat er noch Leute angeschrien oder sonst irgendwas. Es ist schwer zu sagen. Fakt ist, sie haben die Aktion bestraft. Welche jetzt, ob es wirklich nur dieser Schlag gegen die Tür war, das weiß ich natürlich nicht. Aber Fakt ist halt eben, ja, er wurde im Nachhinein auch noch dafür bestraft. Bis zum 9.6. hat er jetzt Urlaub. Auch schön. Ist die Wunde zugewachsen. Ist sehr bitter. Ist sehr bitter. Wahrscheinlich, ja, das machst du halt aus dem Affekt, ne? Scheiße gelaufen, hast dir viel vorgenommen, dann bekommst du wirklich, so ist es nun mal bei so einem Vollkontaktsport, ne, wo wirklich alles passieren kann, bekommst du so ein Knockout, richtig böse, hast dir viel vorgenommen und dann kotzt du halt ab. Das ist die Scheiße. Frage, wenn es wirklich nur deswegen war, finde ich es auch, ja, scheiß drauf, das hätten sie jetzt nicht machen müssen, aber wenn er mehr hinten abgegangen ist, vielleicht ist es berechtigt. Aber werden wir wahrscheinlich nicht rausfinden. Kommen wir zu den Prelims. Die hast du wahrscheinlich nicht gesehen, Chris. Nein. Okay, dann kann ich dir da ein bisschen was. Nee, musst du dich überhaupt nicht entschuldigen. War nicht so gut besucht. Später sah es ein bisschen besser aus. Also zu Beginn war relativ mau. Ich erinnere mich an die. Hast du ein Out oder was? Dann am Ende? Was? War ausverkauft am Ende? Über 10.000. Ich weiß nicht, inwiefern das denn ausverkauft war. Arena war auf jeden Fall faul. Die Arena war ein bisschen blöd, oder? So ein bisschen turnhallig. Ja, passen 10.000 Leute rein. Also es wird wahrscheinlich so eine normale... Jetzt sag nicht Brasilien, also. Nee, so eine normale Halle, wie sie auch in Deutschland dann rumstehen, mit so 10.000, 12.000 Leuten. Ich meine, da trifft sich ja auch Hinz und Kunst. Da ist ja heute ist ja da hier Marianne und Michael und am nächsten Tag spielen da die, keine Ahnung, Butterfly Bamberger gegen... Marianne, meinst du, das Musikantenstadl gibt es auch in Brasilien? Möglich. Sind ja so viele Deutsche. Das ist auch Argentinien, wo so viele Deutsche sind. Ich glaube auch in Brasilien. Wo man halt so überall hingekommen ist, damals mit dem Schiff nach dem Krieg. Also, Fakt ist, dass die Prelims früher wirklich ein bisschen geiler besucht waren. Ich kann mich daran erinnern, dass bei manchen Facebook-Fights da wirklich die Halle schon bis auf den letzten Platz gefüllt war in Brasilien. Das ist jetzt nicht mehr so. Kann man aber auch verstehen. Warte, bei dem Facebook-Fight war aber auch brasilianische Anwesenheit, oder? Im Ring. Ja, top. Absolut. Mhm. Interessant, keine Decision bei den Prelims. Nur praktisch Chaos und Submissions. Sollte sich ja so fortsetzen. Fast. Zwei Decisions hatten wir dann auf der Main Card. Aber insgesamt trotzdem relativ viele Finishes auch bei diesem Event. Sam Cecilia besiegt Godofredo Pepi via TKO in Runde 1. Cool. Cecilia, da kommen wir übrigens nachher noch zum Wrestling-Vergleich. Cecilia kam mit dem No Grave Can Hold My Body Down Theme vom Undertaker eingeladen. Johnny Cash, ja. Johnny Cash, genau. Danach habe ich gerade gesucht. Hat auch der Undertaker mal gesungen, stimmt. Der hat es auch mal gesungen. Beim Musikantenstadel habe ich es mal gehört. Der hat es gesummt, vor allen Dingen. Das ist immer so. Und er hatte Michael Chiesa mit in seiner Ecke, der ja noch am Mittwoch bei Fight for the Troops erfolgreich gekämpft hat. Chiesa hatte allerdings seine linke Hand im Gips. Keine Ahnung, was da los ist. Aber offensichtlich scheint er sich da noch ein bisschen wehgetan zu haben, dann im Kampf gegen den komischen Glubschaugenmann. Wie hieß denn der das nochmal? Da gibt's so viele. Naja, okay. Es gab eine interessante Situation, nämlich Pepi lag auf dem Boden und Cecilia schaut so in seine Ecke und erwartet so darauf, was seine Ecke jetzt sagt, ob er Pepi aufstehen lassen soll. Oder Pepe aufstehen lassen soll, oder ob er weiter versuchen soll, den irgendwie am Boden zu finishen oder via Ground and Pound reichlich zu schädigen. Und dann bekommt er das okay, er soll ihn nicht aufstehen lassen und dann zeigt er ein wirklich starkes Ground and Pound gegen Pepe und gewinnt. Das fand ich irgendwie, war eine tolle Situation. Er guckt so rechts rüber, ich soll weitermachen. Alles klar, dann hau ich den hier mal kurz K.O. Schöne Situation, hat mir gut gefallen. Und freue mich auch für Sam Cecilia, der mir bei Ultimate Fighter ganz sympathisch war und ein bisschen Pech hatte in der UFC. Irgendwie auch Gegner bekommen hat, die... Ich glaube, da war manchmal zum falschen Zeitpunkt der falsche Gegner angesagt. Ich hoffe, er kann jetzt da 2014 was starten. Würde ich mich wirklich freuen. Umari Akramenov gegen Thiago Perpetu. Ja. Da blickt doch ganz im Ernst so richtig keiner mehr durch, oder? Mit bei den Akramenovs und so? Doch, das geht schon. Es gibt da schon so eine Abstufung an. Kommt die eigentlich alle irgendwie aus demselben Camp? Manche. Gibt es da so ein Camp oder sowas? Nee. Die sind glaube ich, 2 oder 3 bei Greg Jackson in Albuquerque. Und man blickt schon durch. Also hier dieser Umari Akhamedov ist glaube ich, hat hier sein UFC-Debüt gefeiert. Ich müsste es aber nochmal nachgoogeln, um es ganz gewiss zu sagen. Schaue ich mal kurz. Das war sein UFC-Debüt, ganz genau. Richtig. Mit einem geilen Rekord da reingegangen, 11-1. Und kommt halt auch aus Dagestan, so wie die anderen Kollegen. Also deswegen, ich denke mal, die kennen sich dann schon irgendwie. Ja, das war ein cooler Kampf. Hat ja auch gespannt, wann es die erste Tough Russia gibt. Naja, sobald die UFC endlich da mal in Russland irgendwie Fuß fasst, will ich mal sagen. Also Dana White sagt das ja immer wieder. Ultimate Fighter ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg, egal wo die UFC versucht, richtig Fuß zu fassen. Deswegen wird es auch Ultimate Fighter Mexiko geben, deswegen gibt es Brasilien, deswegen wird es Australien Ultimate Fighter geben. Das ist halt wirklich dann, damit erreichst du dann halt ein breiteres Publikum. Damit kannst über diese soziale Ebene und so dieses Big Brother-mäßige, kannst du die Leute dann so ein bisschen da vielleicht mit reinholen. Die Idee geht schon auf, wenn es nicht allzu langweilig ist, weiß ja vorher. Mhm. Auf jeden Fall ein cooler Kampf hier gewesen. Perpetu knockt erstmal sofort Akhamedov zu Beginn der ersten Runde und später nochmal. Akhamedov aber mit einem extrem guten Recovery, wie ich finde. Also entweder kann der Perpetu nicht da so stark schlagen oder Akhamedov ist irgendwie so ein Tschernobyl-Überlebender. Also es war wirklich unfassbar, wie der diese Schläge da weggesteckt hat. Und dann zeigt Akhamedov noch so einen Rear Naked Choke gegen Perpetu und du denkst, jetzt geht's hier gleich vorbei, aber nee, da kommt Perpetu wieder raus und dann gibt's einfach diese kurze Rechte von Akhamedov, nicht Akhamedov, sage ich immer, wa? Er heißt Akhamedov. Und die streckt dann Perpetu zu Boden. Richtig starke Performance von Akhamedov. 10. Erstrunden-Knockout für Akhamedov. 12 Siege. Dann eine gute Phalanz, die er trifft offensichtlich die Russen gut. Und er will, wie gesagt, jetzt vom Middleweight ins Welterweight wechseln. Von 185 runter auf 170 Pfund. Ja, da ist doch auch noch was möglich, würde ich mal sagen. Thiago Tavares besiegt Justin Salas via Rear Naked Choke in Runde 1. Aus meiner Sicht war Tavares Salas klar überlegen. Und das ging dann auch wirklich rucki zucki, dass er ihn da besiegt hat via Rear Naked Choke. Die Stimmung war wirklich großartig, war aber insgesamt bei diesem Event, fand ich auch wieder toll. Oder? Mhm. Ja, fand ich auch sehr gut. Gut. Zum Schluss ist dann die Crowd, also es gibt dann immer diese Interviews mit den siegreichen Kämpfern, nicht immer, manchmal, oder meistens gibt's die, und hier hat eben John Eniak Tavares interviewt. Und die Crowd hat dann so ein bisschen geboot, weil Tavares das ganze Interview so ein bisschen auf Englisch geführt hat. Das fand ich ein bisschen lustig. Du sage mal, das war doch auch ein bisschen lame, oder? Bei Belfort, da guckte er auf sein iPhone und meine Frau hat gesagt, Freunde. Meinst du nicht? Bei der Victory Speech wurde da von seinem Handy abgelassen. Ja, ich weiß, was du meinst, aber es hat mich jetzt nicht so gestört. Dachte, jetzt gibt's mal so einen richtig schönen Zunder. Da kann ich mal richtig gucken, wie fließend mein Portugiesisch ist. Nix. Ja, er liebt halt seine Frau. Ach, das ist so ein scheinheiliges Arschloch. Ja, aber damit hat er jetzt erstmal wieder Ruhe, die nächsten paar Wochen. Mit seiner Frau? Wahrscheinlich. Was ist mit der los? Weiß ich doch nicht. Ach, du kennst dich ja überhaupt nicht aus. Thiago Tavares hat übrigens auch angekündigt, dass er ins Featherweight jetzt gehen will. Runter auf 145, bin ich mal gespannt, was da noch so möglich ist. Adriano Martins gegen Darren Cruikshank. Also bei Adriano Martins habe ich mich drauf gefreut, weil alle gesagt haben, ach, endlich ist der in der UFC. Da haben alle schon drauf gewartet, dass der endlich mal in der UFC einen Kampf bekommt. Und jetzt hat er den auch bekommen. Besiegt Cruikshank via Kimura. Und ja, Cruikshank hat eigentlich nur dadurch gepunktet, dass er mit Hulk Hogans Entrance-Team zum Octagon kam. Fand ich erstmal gut, weil sowas finde ich immer lustig, wenn dann so alte WWE-Gefühle da wieder aufkommen bei der UFC. Und Martins streckt dann aber auch erstmal direkt Cruikshank in der ersten Runde mit einer Linken zu Boden. Und später hat er ihn nochmal so angerockt, sage ich jetzt mal, mit so einer Kombination. Mhm. Also das war schon eine sehr beeindruckende erste Runde von Martins und hat mich da wirklich richtig beeindruckt und in der zweiten Runde Martins wieder stark am Boden und besiegt Darren Cruikshank dann, wie gesagt, durch Kimura. Adriano hat mich nachhaltig beeindruckt. Es wurde mir nicht zu viel versprochen. Da freue ich mich auf mehr von dem Kollegen. Okay, was ist der für eine Gewichtsklasse? Feather? Bantam? Wer jetzt? Adriano Martins. Ja. Das müsst ihr jetzt auch wieder nachgucken. Bantam sieht er mir aus. Tja. das sind jetzt auch Momente. Lightweight da. Ist das. Es Lightweight. Ist bisschen Lightweight, ja. Ja. Ich fand es gut, aber es ist natürlich jetzt auch, Darren Cruikshank ist jetzt nicht unbedingt gerade der Prüfstein. Mhm, okay. Aber den muss dennoch erstmal besiegen. Von daher dann arrivierte aber jetzt nicht der Roadblock. Ja, ist halt ein typischer Facebook-Prelim-Fighter aus meiner Sicht so. Vielleicht noch ein bisschen so, keine Ahnung, den Opener bei den normalen Prelims, aber viel mehr ist da, glaube ich, nicht zu holen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der noch eine große Karriere in der UFC starten wird. Mhm. Der erste Kampf am Abend war dann Dustin Ortiz gegen José María. José María hat mir ja schon richtig gut gefallen im Kampf gegen John Lineker. Da fand ich die erste Runde von dem auch geil. Aber übrigens, José María dann gewinnt übrigens den Award für die coolste Einlaufmusik bei diesem Event, denn der kam mit Don't Stop the Rock von Freestyle zum Ring. Das finde ich schon, das ist schon richtig. Also ich halte ihm jetzt Herz auf. Ja, ich halte ihm jetzt einfach mal zugute, dass er einfach nur eine wahnsinnig coole Sau ist und nicht zur Zeit auf dieses Lied abfährt. Das würde dann wiederum alles zunichte machen. Also deswegen, ich hoffe, er ist einfach nur eine coole Sau. Auf jeden Fall. Was ich ja gerade schon gesagt habe, der hat gegen Lineker schon... Unschuldsvermutung besteht noch, dass er eine coole Sau ist. Wir hoffen es. Ja. Er hat schon gegen Lineker mir gut gefallen, in der ersten Runde vor allem. In der zweiten ging er dann ja K.O. Und hier war es auch so, María dominiert wieder die erste Runde. Muss man aber auch sagen, Dustin Ortiz wirkte schon so ein bisschen nervös. Ich denke mal, die Stimmung dann beim ersten Kampf war natürlich auch richtig aufgeheizt, wie es dann halt immer so ist in Brasilien. Am Ende gibt es noch so einen Guillotine-Choke von José María gegen Ortiz, der ja doch dann nie hätte viel länger anhalten dürfen, sage ich jetzt mal. Also von daher hat er da so ein bisschen Glück gehabt, der Ortiz. Und ja, in der zweiten Runde ging es dann los mit einem Tiefschlag. Ortiz mit einem Tiefschlag gegen María. Später gab es nochmal einen Tiefschlag von Ortiz gegen María. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, wo wir ganz am Anfang von der Sendung waren. Betrüge, wo du nur kannst. Wieso? Naja, du siehst doch, dass es funktioniert. Denn am Ende gewinnt Dustin Ortiz ja das Ding. Also, weißt du, das bleibt doch nicht... Also wenn dir da einer zweimal in die Eier tritt, da kannst du mir sagen, was du willst. Aber das hat schon Auswirkungen auf deinen Kampf. Und auch auf deine ganze Art und Weise. Und vor allen Dingen, wenn der dir dann das dritte Mal halt nur am Bauch schlägt. So wie bei Green gegen Kraus. Dass es runterzieht, meinst du? Ja, natürlich. Ich meine, jeder Mann weiß, wie sich das anfühlt, wenn dir mal einer einen Sack schlägt. Und das ist auch nicht nach 2 Minuten weg. Und jetzt stell dir das mal zweimal vor. Also da zieht es dir aber mit Sicherheit noch rein, wenn er dir schon am Bauchnabel nur irgendwie da rumfummelt. Also deswegen, es ist immer schwierig. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich finde, die UFC müsste manchmal ein bisschen strikter sein bei ihren Regeln. Wobei es jetzt hier bei diesem Tiefschlag eigentlich gar keine Regel gibt, die hier zum Beispiel sagt, nach dem dritten Mal bist du disqualifiziert oder so. Weil hier gab es auch 2 Tiefschläge und es wurde zum Beispiel kein Punkt abgezogen. Bei Green gegen Kraus wurde nach dem 2. Tiefschlag Green einen Punkt abgezogen. Also es ist manchmal fragwürdig, sage ich jetzt mal, wie die UFC oder beziehungsweise nicht die UFC, das ist ja Bullshit, sondern die verschiedenen Commissions und in dem Fall dann natürlich die Ringrichter da mit umgehen mit manchen Tiefschlägen. Mhm. Ja. Muss ich mal kurz gehen? Ja, kein Problem. Oh, weil ich so müde bin. In der zweiten Runde hat María dann wieder abgebaut. Das war auch gegen Lineker schon so. Ortiz wurde dann stärker, mit Sicherheit auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen gehabt. Nachdem er dann gemerkt hat, er kann ja auch Aktionen landen. Ausgeglichene Runde war die zweite für mich mit leichten Vorteilen für Ortiz. Am Ende gab es wieder einen Guillotine-Choke von María gegen Ortiz, aber wieder halt einfach zu spät. Am Ende der Runde war halt dann nicht mehr genügend Zeit, um hier noch Ortiz irgendwie zu submitten. Kleinen Cut gab es über den Auge von José María, aber hat sich jetzt nicht so sonderlich ausgewirkt. Und Ortiz dann richtig stark in Runde 3. Aber ich glaube, er hat davon profitiert, dass José María wirklich dann auch müde war und nichts mehr dagegen setzen konnte. Und dann gibt's den TKO-Sieg und der ist auch wieder umstritten, denn definitiv hat Dustin Ortiz einige Schläge auf den Hinterkopf von José María gelandet. Die sollen ja aber manchmal bekanntlich das Denkvermögen fördern. Ja. Also da muss man noch gucken, auch da. Hm? Weiß ich vielleicht nicht, ob das prinzipiell was ist, was José María als Kämpfer weiterbringt. Dass sein Denkvermögen da irgendwie sich verbessert. Fakt ist hier, er wird einmal in die Eier getreten und dann gibt es diese Schläge auf dem Hinterkopf und dennoch gewinnt Dustin Ortiz. Das ist schon, hat ein bisschen einen faden Beigeschmack. Muss ich schon sagen. Finde ich jetzt, ja. Kann auch sein, dass ich da päpstlicher bin als der Papst. Aber auch das möge man mir verzeihen. Ganz zum Schluss noch. Wusstest du eigentlich, dass nur 111 Papste angesetzt sind für die Geschichte der Menschheit? Also es steht geschrieben. Es ist wie wenn du mir irgendwas erzählst von irgendeinem Fantasy. In der Papstprophezeiung steht geschrieben, dass es nur 111 Päpste geben soll, bis der große Zampolo sagt, hier ist, machen wir heute zu. Das ist aber unfassbar interessant. Der Argentinier ist jetzt der 111. Also. Okay. Kommen wir zu den Medical Suspensions von diesem Event. Vielleicht auch noch ganz interessant. Vitor Belfort fällt nicht allzu lange aus, nur 14 Tage. Gucken wir mal, wie es bei den anderen aussieht. Dan Henderson 45 Tage. Also das ist immer, da darf er, so lange darf er nicht mehr in einem Kampf antreten. Ja. Ja, das sind eigentlich alle uninteressant. Brandon Fetch, 180 Tage Suspension. Mhm. Can fight sooner with physical clearance, ankle and shoulder. Also sieht wohl so aus, dass er sich da nochmal untersuchen lassen muss und dann könnte er vielleicht früher schon kämpfen als diese 180 Tage. Ist natürlich überraschend bei einem relativ kurzen Kampf. Ich weiß, er hatte dieses Hämatom da irgendwie, aber das ist ja normal nicht so ein Riesending. Der Rest liegt alles so bei 30 Tage, bis auf Ronnie Jason mit den 180 Tagen. Ja. Sieht alles sonst so im Bereich zwischen 14 und 45 Tagen, also nichts Außergewöhnliches. Ja, das war die Fight Night 32. Wie ich finde, einmal mehr ein Event, das wirklich abgeliefert hat. Ein Glück, weil, wenn es mal ein, zwei Events gibt, wo wir sagen, wenn wir sagen, oh, der Event war nicht so gut, dann würden wir natürlich wieder die große Schelle auspacken und sagen, UFC, warum macht ihr so viele Events? Aber bis jetzt geht ja alles gut. Und ich freue mich tatsächlich auf jedes noch so kleine Event. Das ist aber allerdings jetzt erst ein neuer Impuls von mir, wo ich wirklich sage, ich freue mich egal, ob Brasilien, ob ich da gar keinen kenne, etc. Ich freue mich arschig, egal auf was. Aber natürlich, Hendrik gegen GSP, diesen Samstag, das wird was. Da kommen wir natürlich dann nochmal ausführlich drauf in einer weiteren MMA-Radio-Ausgabe. Wir wollen ja unsere Hörer hier nicht ins Endlose strapazieren mit Podcast-Minuten. Vor allen Dingen nicht, wenn sie so langweilig sind wie heute. Ich finde, wir haben heute eine sehr profunde Sendung auf die Beine gestellt. Unheimlich öde und hat sich wahnsinnig lang hingezogen. Also ich fand die heute scheiße, die Sendung. War so. Absolut. Hat nicht gefallen. Aber gut, so ist es halt. Nächste Sendung wird alles besser. Findet am Donnerstag statt, Chris. Können wir das hier schon verkünden? Können wir hier schon verkünden, ja. Das ist schön. Und dann vielleicht auch ausgeschlafen. Und in voller Euphorie auf UFC 167. Georg Sanpeter-Männchen gegen Vitobi sagen würde. Habe mich mit Tobi gestern darüber unterhalten. Worüber? Über die UFC. Wie Tobi sagen würde, Chris Wiedmann. Es ist aber Johnny Hendricks, Tobi, nicht Chris Wiedmann. Wobei man natürlich erstmal sich selbst hinterfragen müsste, wer jetzt Unrecht hat. Grundsätzlich ist Tobi immer in der Position, Recht zu haben. Vielleicht weiß er schon was wir erst morgen oder so erfahren werden. Wir lassen uns überraschen. Kann gut sein, ja. So, Chris, lass uns den Scheiß hier beenden, damit ich ins Bett gehen kann. Obwohl ich gar nicht müde bin. Heute bin ich nicht müde, heute bin ich nur gelangweilt von unserer Sendung. Okay. Dann gehe ich jetzt ins Bett. Ehrlichkeit währt am längsten. Bis dann. Selbstverständlich. Tschüssi.